Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Abel ist heute leider nicht da. Der ist bei einem Besuch in der ecuadorianischen Botschaft in London und da ist er nicht zurückgekommen. Wir versuchen rauszufinden, was da passiert ist, aber bisher haben wir noch keine bestätigten Meldungen. Was machen wir denn heute? Ja, apropos unbestätigte Meldungen. Der Alt-Right-Komplex. Ja, wir machen ja, heute Alt-Right-Komplex. Museumspädagogik mit den Weltraumaffen. Wir haben extra ein Team auf eine Ausstellung geschickt, das die für uns dokumentiert hat und uns jetzt erzählen wird, wie halt das Internet, der Alt-Right, die Alt-Right-Bewegung und alles andere zusammenhängen. Ja, letzte Woche haben wir ja schon über die Ausstellung der Alt-Right-Komplex im Dortmunder U gesprochen und der Mammon und ich, wir haben uns einfach mal entschlossen, uns das mal anzutun und ich habe ein paar Fotos und ein paar Videos gemacht und die so zusammengefasst hier in so einer kleinen Präsentation, einfach schnell zusammengeschustert, einfach nur, dass man einen Eindruck bekommt, wie es da ausgesehen hat ungefähr. Wenn man reinkommt in die Ausstellung, sieht man da diese Wände mit den verschiedenen Begriffserklärungen, so eine Art von Glossar. Also so Sachen wie Richard Spencer, Peter Thiel werden hier erwähnt im Zusammenhang mit White Supremacism und Sock Puppets. Ja, die Klammern, die haben es auch reingeschafft. Wenn du beim nächsten Bild schaust, ich glaube, das hatte ich auch nochmal groß aufgenommen. Also da am Anfang hat man nochmal einfach so eine kleine Begriffsdefinition von Begriffen, die angeblich in der Ausstellung genutzt werden. Also es ist an sich ist es schon ein alleinstehendes Ausstellungsstück, weil auf diese Sachen wurden nicht mehr wirklich eingegangen in den Sachen. Aber wie gesagt, es war gedacht als kleiner Glossar am Anfang der Ausstellung. Hier sehen wir natürlich auch direkt Gamergate, ne? Wie die Definition hier von Gamergate ist, natürlich, ohne das jetzt alles vorzulesen, sieht man ja direkt hier Maskulinität, toxische. Und alles fing mit einem verbalen Angriff auf die amerikanische Computerspielentwicklerin Zoe Quinn an, der suggerierte, dass SpieljournalistInnen käuflich seien. Nee, liebe Ausstellung in Dortmund, nee. Warum lügt ihr? Warum erzählt ihr Scheiße? Ja, und hier sehen wir halt auch die identitäre Bewegung direkt unter Gamergate. Ja, also wie gesagt, top. Das ist halt... ja. Wohl der Zusammenhang wird hier nicht wirklich dargestellt. Und nochmal Beispiele aus dem deutschen Raum, abseits vom NSU, hatte ich jetzt auch der Ausstellung nicht viele gesehen. Ja, nachdem unsere Förderung von Putin ausgelaufen war für Gamergate, brauchten wir halt was Neues. Deswegen hat der sich dann die IB ausgedacht. Und die haben die Gamergater dann geschillt, nachdem sie Trump ins Amt gebracht. Ja, also wie gesagt, das ist der Glossar am Beginn. Wenn auf dem nächsten siehst du dann auch nochmal die andere Seite. Es waren, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 solche Säulen. Ach, ja, alle haben wir nicht fotografiert. Ist auch gut. Das hat schon ziemlich viel Raum angenommen. Ne? Das ist, ja. Dark Enlightenment? Ist das was aus Star Wars? Oder habe ich was nicht mitgekriegt? Dark Enlightenment. Ja, das ist auch wieder... Also, wie gesagt, hier, das ist quasi so eine Art von Glossar, um zu zeigen, wie schlimm die Welt ist. Mhm. Aber auf die Begriffe wird im Rahmen der Ausstellung nicht mehr wirklich großartig eingegangen. Ja, aber das reicht ja auch schon. Aber habe ich auch nur das Gefühl, oder scheint nur von Männern auszugehen, auch dieses Nazi-Zeug, ne? Ja, wenn ich hier so Sachen wie Manosphäre, Maskulinität, Toxische lese und sehe, dass die Leute, die da genannt werden, obwohl es genug weibliche Beispiele sind, alle Männer sind. Das so. Ist die übliche Gemengelage, das stimmt schon. Mhm. Ja, Sockenpuppen hast du ja eben auch gesehen. Genau. Ja, die 6 Klammern, ne? 3 auf, 3 zu, zum Beispiel bei der Outerboy. Jetzt haben wir hier eine Flaggenecke. Ja, das also es, wenn man reinkommt und dann geht man rechts um die Ecke, da kommt man quasi in so eine Flaggenecke. Ich habe das so ein bisschen zusammen gemacht. Man hat halt die Flaggen an der einen Wand. Dann hat man diese komische Demonstrationsapparatur, die man sich anscheinend um die Schultern schneiden kann in der Mitte. Da direkt. Rechts, wenn man sich das später angucken will, kann man sich das vergrößern und durchlesen, was der Sinn der Sache ist. Und von Vanja Janic ist das Ganze gemacht worden. Da kannst du Kommandos mitgeben, ne? Das war's doch. Ja, ja, du kannst da, ja, genau, die, welche Flaggenzeichen man geben kann, um zu koordinieren. Ja. Sehr interessant. Und direkt dahinter war eine Videoinstallation. Wenn du draufklickst, das ist so ein kleines Video. Ich weiß nicht, ob das direkt hier abspielt. Einfach nur, wie gesagt, hier geht es nur um die Eindrücke zu vermitteln, weil vielleicht musst du auf Präsentation starten klicken, damit man das Video sehen kann. Vielleicht ist es das. Also so wahnbrechend ist es auch nicht. Wie gesagt, es geht nur um die Eindrücke. Video kann nicht abgespielt werden. Ja gut, dann beschreibe ich es kurz. Man sieht ja da eine Videoinstallation. Das waren zwei Fernseher nebeneinander mit Kopfhörern, die man sich aufsetzen konnte. Und da wurden einfach wechselnde Bilder und irgendwelche Kaleidoskopmuster und irgendwas gezeigt. Und dazu lief Heavy-Metal-Musik. Ja, das fand ich auch ziemlich wirr auf jeden Fall. Das hat mir nicht viel gesagt, sag ich mal so. Die meisten anderen Ausstellungsstücke waren ein bisschen aussagekräftiger. Waren das jetzt irgendwelche Bilder von Alt-Right-Veranstaltungen oder was hat man da gesehen? Oder? Also ich gehe mal davon aus, dass da auch ein paar dabei waren, aber das war wirklich so ein Durcheinander, dass man keine wirklich kohärente, also deswegen habe ich auch ein Video gemacht, dass man den Ablauf sieht, was da für Bilder gezeigt wurden, was da für Musik und, naja. Ja, an der Stelle jedenfalls, ja. War das ein bisschen durcheinander. Ja, und das einfach nur zu zeigen, es gab sehr viele Videobildschirme, wo einfach irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche anderen Videos abgespielt wurden und das sah dann halt so aus, ne? So eine Bank davor, dann das Video, was gelaufen ist, Kopfhörer und vielleicht 5, 6, 7 auf die ganze Fläche verteilt. Ja. Da kann man sich hinsetzen und 55 Minuten sich ein YouTube-Video angucken. Ja, kann man auch hier. Ja, Vorträge hatten sie auch 2, 3 ne, dabei, die auf Video so liefen. Genau. Entschuldigung, das ist für mich auch schon wieder ein Zeichen, dass die Kuratorin nicht geeignet ist. Also so einen langweiligen Scheiß kann jeder hinstellen. Also ganz ehrlich, Videos, da Leute dazu nötigen zu wollen, bei einer Veranstaltung irgendwie 45 Minuten lange Videos zu gucken. So ein bisschen duster insgesamt, so fand ich. Ja, es macht überhaupt keinen, das macht den Eindruck von einem Schulprojekt. Also die Kuratorin, die Frau Inke Arns, zu der wollte ich später auch noch was sagen. Aber wie gesagt, gehen wir jetzt einfach mal durch den Eindruck, den du gerade geschildert hast, den teile ich tatsächlich auch, weil ja, es alles sehr zusammengewürfelt war. Dieses Bild hat halt, ja wie gesagt, es hat, ich verstehe nicht so ganz den Zusammenhang in dem Rest der ganzen Ausstellung. Ja, also es ist, was du gesagt hast mit dem zusammengewürfelt, das würde ich auch so unterschreiben. Das ist doch da einfach ein weißer Mann und das da drüber ist das böse Gamergate, was ihn verführen will. Mit toxischer Maskulinität. Ist doch eindeutig, oder nicht? Ach so, ich dachte, das ist aus dem Zyklus Hengame bewacht Jesus. Kann auch sein. Ja, also das ist auch wieder so eine Videoinstallation gewesen, wo das zwar immer war, aber dann hat das Bild auch teilweise gewechselt und es ist jetzt doof, dass man sich die Videos nicht angucken kann, aber wenn du 2 Bilder weitergehst, da siehst du ein anderes Bild, was auch auf dieser Videoinstallation war und ich denke mal, da muss man gar nicht viel zu sagen. Also das war noch ein separater, weiterer Raum, wo quasi 4 Videowände an allen Wänden installiert waren. In der Mitte waren Couches und Sitzsäcke und da konnte man anscheinend chillen und da lief so leichte elektronische Technomusik. Und ja, total, dass das Video davon nicht da ist, weil das ist beeindruckend sozusagen der Raum, dass man da eben in allen Ecken so eine riesen Videoleinwand hatte. Ne? Ja, also ich verlinke die Dateien später auch nochmal. Das ist jetzt hier Google Docs. Ist nicht für Livestreams gemacht worden, das Ding. Nein, ja, und hier sehen wir, hier geht es um Symbolismus, religiösen Symbolismus und im Zusammenhang mit Ungarn und wie halt ungarische rechtsradikale, identitäre Nazis, bla bla bla, damals halt kulturelle Memes genutzt haben, um Kulturkampf zu betreiben. Was natürlich hier gezeigt wird, um die Brücke zu schlagen, irgendwie zur heutigen Internetkultur, nur die Brücke fehlt. Aber gucken wir uns trotzdem an. Ja, wir sehen hier die verschiedenen Teile des Flügels und der eine Flügel steht für Nationalismus, der andere für Revisionismus, der nächste für Trianon-Verträge, Militarismus. Ja. Also wie gesagt, ich würde sehr gerne mehr dazu sagen, aber ich habe es nicht wirklich ganz nachvollziehen können. Also mich erinnert das ganz stark an diese Querfront-Geschichte, an die Argumentationen und ja. Ja. Also die Beschreibung von Querfront. Also das ist da eben auch so, da ist dann teilweise was dran, aber irgendwie teilweise kann man es eben auch mindestens in Zweifel ziehen und vielleicht ist es auch teilweise anders gewesen oder so. Ja, und das ist halt so der Übergang. Wir waren jetzt halt, also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Fläche durchschritten und kommen jetzt zu dem Teil, wo es um Ungarn geht. Ja, da habe ich einfach mal ein paar Ausstellungsstücke fotografiert, die interessant aussahen. Und es geht halt auch um Nationalismus in Ungarn und solche Sachen. Und ich meine, ja, da kann man nicht viel groß zu sagen. Ja, war schlimm, dass es damals passiert ist. Das rechts unten im Bild, das ist eine Menora aus, waren es Patronenhülsen, Mammon? Oder was war das? Ja, ich meine. Ja, und ja. Also sie haben da so eine Verbindung gezogen zwischen der Ausgrenzung damals oder so und der heute. Aber finde ich ein bisschen übertrieben. Also es ist auch übertrieben, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, eindeutig gerechtfertigt. Aber nicht damals nur der Brückenschlag fehlt irgendwie so. Ja, das war's. Und hier noch ein paar Exponate. Ja, muss ich jetzt was schämen. So, ja genau. Das ist halt auch dieses von früher eben, Zweiter Weltkrieg, Utensilien und so. Wie gesagt, hat alles seine Berechtigung, nur es hat halt irgendwie, wenn man sich halt fragt, es geht um Mimetik im Internet. Okay, wunderbar. So, das war eine andere sehr große Installation. Hier geht es um Steve Bannon. Also da sind wir ja schon wieder näher am eigentlichen Thema dran. Ja, um es auch nochmal zu sagen, Steve Bannon ist die Hauptperson, die kritisiert wird in sehr vielen verschiedenen Exponaten. Und seltsamerweise wird der Peter Thiel auch sehr oft kritisiert im Zusammenhang, weil er den Kontakt zu einer Person, die Moldbug genannt wird, irgendwie hätte und der ist besonders schlimmer Nazi, was auch immer. Da muss ich zu sagen, ich weiß da zu wenig von, muss ich mich nochmal informieren, aber dass der Peter Thiel jetzt irgendwie so ein Hardcore-Identitärer irgendwie, also das war mir sehr neu, es hat mich doch etwas überrascht. Ja, oder Ben hat wohl Filme gemacht vorher und da ja unter anderem auch so Untergangsszenarien. Und da hat dann einer dieser James Steele, glaube ich, der Künstler, die krassesten Szenen so rausgeschnitten, die wichtigsten, scheinbar wichtigsten, und zusammengeschnitten und zusammengestellt hier an diesem Panel mit den, weiß ich nicht, 10, 12 Bildschirmen oder so. Das war wenigstens eine Fleißarbeit, fand ich nicht so schlecht. Ja, also man sieht quasi Ausschnitte aus Filmen, die irgendwelche Szenen zeigen und darunter hat man eine Plakette, das sieht man auf den nächsten Bildern, die habe ich einfach nur mal nebeneinander gemacht, müssen wir nicht alle durchlesen, aber vielleicht die vorletzte und letzte, also man sieht hier die Plaketten, die jeweils unter den Bildschirmen sind, wo halt die Szene beschrieben wird und gesagt wird, okay, aus dieser Szene kann man das und das und das an das schließen, teilweise vernünftig, teilweise auch Sachen, wo ich sage, ja, kann man so interpretieren, aber wenn du mal zwei Folien weitergehst, da sieht man halt, wo es halt kompliziert wird. Hier, da sehen wir noch weitere, es waren insgesamt 10 oder 12 Installationen. Ich lese das jetzt einfach mal vor. In Bannon's Worldview, the coming fourth turning, the great clash of civilizations, is embodied by two main enemies. The enemy within are the globalist liberal elites, brought into power by cultural Marxist, leftists and progressives. Also, yeah, Kulturmarxismus, Progressive, bla bla bla bla bla. Und der, the enemy outside is that of Islamic terrorism, the reincarnation of what he considers the 20th century beast of communism, fascism and Nazism. Ja, also das sind quasi so diese beiden Sachen, die halt auch immer ihm nahegelegt werden. Seine eigenen Theorien sind ein bisschen anders, aber gut, ich meine, es ist nicht total an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist so quasi das, was sich halt immer durchzieht. Ja, es gäbe erstmal irgendwie sowas wie Globalismus, die irgendwas Negatives machen würden und gleichzeitig gäbe es Kulturmarxismen und dann gäbe es auch noch irgendwelche anderen Kulturkämpfe mit dem Islam. So, ja, und das alleine anzusprechen, wird halt oftmals sehr kritisiert. Und jegliche Anspielung darauf wurde halt in diesen Videoinstallationen hier verarbeitet. Also wie gesagt, nicht total an den Haaren herbeigezogen, aber auch sehr übertrieben. Und meiner Meinung nach das zweitbeste Ausstellungsstück der ganzen Ausstellung, die auch wirklich, wo es auch wirklich ums Thema geht, weil ja, Alt-Right nicht unbedingt, aber Rechtspopulismus und Steve Bannon, ja, die gehören schon zusammen. Ja, und ja, the most recent fourth turning in Bannon's prophecy led to the Great World Wars, from which white Christian free market nationalism emerged gloriously in the United States. Now the fourth turning of the 21st century is approaching. Ja, also es ja, ist schon sehr bombastisch und als ob der Bannon jetzt irgendwie wieder L. Ron Hubbard irgendwie eine Religion gründen würde. Ja, aber gut. Trotzdem meiner Meinung nach das zweitbeste Ausstellungsstück. So, kommen wir zum besten Ausstellungsstück meiner Meinung nach. Hate Library von Nick Thurston. Der hat im Endeffekt aus verschiedenen Ländern Datensätze aus Foren, hauptsächlich Stormfront-Foren, die ja auch wirklich rechts, eindeutig rechts sind, ja, quasi genommen und die Texte einerseits ausgedruckt und an die Wand gehängt, das sieht man hier rechts im Bild, dann laufen die Texte auch als, ja, als Schrift an der Wand entlang, wie man hier im Bild im Hintergrund sieht, und alle nochmal ausgedrückt als Bücher aus den jeweiligen Ländern. Ich denke mal, das Video dazu können wir auch nicht sehen, aber es ist im Endeffekt so aufgebaut wie, ja, wie so ein Orchesterset, ne? Halt ja, Notenbücher und... Ja, kann man sich das gegenseitig vorlesen, sag ich mal. Genau. Ja, also das sind die Bücher, die zugeschlagen sind. Ja, England, Dänemark, Belgium, Germany und halt auch teilweise verschiedene Bücher. Und wenn man sie aufgeschlagen hat, sieht man halt die Foreneinträge so untereinander aufgelistet. Ja. Schon interessant und meiner Meinung nach auch ein gutes Ausstellungsstück, weil es halt wirklich um die Stormfront geht. Und ja, da haben sie mal den richtigen im Fadenkreuz, auf jeden Fall. So, das ist der Teil, wo es um den NSU geht. Wie gesagt, der ist, wenn wir quasi uns aus dem Raum, wo wir gerade waren, ein paar Meter weiter bewegen in den nächsten Raum, hängt quasi auf dem Gang dieses Ding hier mit dem NSU. Das Bild rechts oben, da ist es am besten, also das ist die ganze Ansicht, halt zwei Bilder links, ein Bild in der Mitte, zwei Bilder rechts und das waren halt so, ja, ist eine künstlerische Installation, die halt sich damit beschäftigt, wie die, ja, wie die Einwohner der Straße beispielsweise, wo das stattgefunden hat, selber in Verdacht gekommen sind, irgendwie daran beteiligt gewesen zu sein und wie schlimm das alles war und das war ein Stück, was mal sich mit Deutschland beschäftigt hat, deswegen auch nicht schlecht. Bis jetzt waren wir ja nur im Ausland irgendwie fast, ne? Das war ja mehr so eine, wie soll man sagen, so eine Abschreckung oder so, so nach dem Motto, wer die Alt-Right so weit geht, der landet dann da oder so, ne? Naja. Ja, und hier, Vera Drehbusch und Florian Eggermann, Prepared. Eine Installation, wenn man in den Raum reingeht, sieht man rechts an der Wand so Plastikbeutel mit dieser mit dieser verbrannten Asche, verbrannten Erde. Ah, du musst mir noch mal aushelfen, Mammon, weil ich weiß nicht mehr. Come on, echt. Also ich liebe solche Kunstwerke wirklich überhaupt nicht. Ja, also in der Mitte liegt auf so einem Sockel ein Buch auf so, das ist nicht Papier, sondern was ist das so? Das ist irgendwie so Pulpe getrocknet. Das ist selbst ja, so Pressspan, irgendwas ganz komisches. Pappmaché. Und schlechte Fotos drauf, also absichtlich schlecht gemachte, verwischte Fotos irgendwie. Schwarz-Weiß. Ja, und das ist, es geht halt um Prepper, die halt irgendwie an Weltuntergang glauben. Und ja, also wie gesagt, ich kann es leider nicht so ganz für euch aufschlüsseln, weil ich habe es einfach nicht verstanden. Ich kann euch nur den Eindruck schildern und ja, es sah aus, wie man es auf den Bildern sieht. Ne, da hängt Kohle an der Wand. Was hat das mit den Alt-Right zu tun? Ja, Prepper. Ja. Ah, okay, Prepper. Okay. Prepper, Alt-Right, Gamergate. Okay. Ja, meine Güte, ey. Ja. Ja, und hier sehen wir nochmal das, worüber wir uns letztes Mal nochmal lustig gemacht haben. Ja, diese Siedler von Catan-Sache. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie da ein ganzes Spielset gemacht haben mit Siedler von Catan, sondern die gehen einfach nur. Ja. Irgendwie aus der Ideologie von Steve Bannon und Peter Thiel wird irgendwas herausprojiziert. Also die Typen, verstehe ich das richtig, die haben sich nicht mal die Mühe gegeben, ein vollständiges Spiel zu machen. Nein, und die haben sich leider auch nicht die Mühe gegeben, das ordentlich zu beschreiben, weil das hat mich wirklich interessiert. Oh, und ich habe mich verstanden. Spieleentwickler, in Anführungszeichen. Das ist auch meine Hauptkritik an der ganzen Sache. Die Sachen, die sind, gut, ich meine, es ist Kunst. Ja, und ich meine, wir sind jetzt durch die ganzen Sachen durchgegangen. Ihr habt das ja gesehen, manche Sachen sind halt ein bisschen eindrücklicher als andere Sachen. Aber es ist halt alles auch wirklich sehr zusammengewürfelt. Ja. Nur eine Sache aus Deutschland mit der NSU-Sache. Die Sache mit Ungarn, okay, um so ein bisschen historischen Kontext zu bringen, okay. Und das ist viel Netzkultur, finde ich. Ja, also sie haben sehr viel fehlt. Also diesen politischen Kompass, die haben ein großes Poster, da haben die einen politischen Kompass gemacht, wo die alle vier Sektoren mit Memes ausgefüllt haben. Teilweise gut, teilweise nicht so gut. Das konnte man sich auch als Poster mitnehmen. Das Foto ist nur überhaupt nichts geworden, deswegen konnte ich das hier nicht zeigen. Ja. Das war noch das, was am meisten mit wirklich mit Netzkultur und allem zu tun hatte. Und ich hatte ja schon gesagt, ich wollte zur Kuratorin noch was sagen, die Frau Inke Arns. Ich habe im Endeffekt so den Eindruck, dass es halt so eine Dame ist, die halt mehrere verschiedene Ausstellungen kuratiert und auch nicht mehr so ganz genau hinguckt, was da so passiert und froh ist, wenn da einfach, ne, wenn sie irgendwo in Washington DC oder so irgendeine andere Ausstellung eröffnen kann, während diese Sache hier im Dortmunder U läuft. So. Hatte ich nicht sogar gelesen, dass sie einen Preis gekriegt hat, irgendwie als Kuratorin? Ja, weil, also, wie gesagt, mich macht das den Eindruck von einer Ausstellung nach einem Schülerprojekt, 10. Klasse oder so. Also, es sind 16 verschiedene Künstler, deren Werke hier vorgestellt werden. Das heißt, eine gewisse Unterschied. Dass es sehr unterschiedlich ist, ist schon mal klar. Nur, was mir halt wirklich gefehlt hat, ist beispielsweise die Brücke von der ganzen Ungarn-Angelegenheit zur heutigen Zeit. Weil die war einfach nicht da. Die muss man sich halt selber verstehen, auf jeden Fall, ja. Ja, oder, was ist denn jetzt hier mit dem Peter Thiel und mit dem Moldbug? Da wird immer wieder drauf eingegangen, aber es wird nicht so wirklich genau erklärt, so was jetzt? Ja, der Peter Thiel ist schlimm, weil er was mit dem zu tun hat. Und der Educate Peter yourself. Das ist jetzt schlimm. So, educate yourself, Shitlord. Verstehst du das nicht? Die Frau ist nicht da, um dir zu erklären, warum du ein Rassist bist. Mann, Preis, echt, du kannst mal was lernen. Ja, also ich finde das einfach nur unglaublich, dieses Ganze. Man droppt einfach ein paar Begriffe, ne, wirft dann mit Scheiße und hofft, dass wirklich alles kleben bleibt irgendwie. Und sahnt dafür wahrscheinlich noch Unterstützung ab, die in irgendeiner Form aus Geld stammt, das Bürgern abgenommen worden ist. Ja, das muss ja auch ausgestellt werden in so einem Museum, ne? So. Kunst, wie wäre es mit Kunst? Ja. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, aber es ist nur deswegen nicht so schlimm, weil es einfach irgendwie so zusammenhangslos alles ist. Also ich finde das schon schlimm genug. Also. Ja. Ich bin auch froh, dass ich da nicht hingegangen wäre, weil ich glaube, ich hätte mich nicht zurückhalten können, diese GEMA-Geld-Wand da irgendwie kaputt zu machen oder so, weil ich finde das einfach nur so unglaublich. Also, das wäre aber doch auch nur wieder ein Zeichen für deine toxische Maskulinität. Ja, wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Gewinnen kann man da eh nicht bei sowas. Nö. Deswegen sage ich auch. Bin ich froh, dass ich da schon nicht gar nicht, wenn man weißer heterosexueller Mann. Nee, das ist ja easy, die Spielstufe easy. Da kann man nicht gewinnen. Ja, also es lohnt sich nicht unbedingt dahin zu fahren, aber wenn ihr mal in der Gegend seid, guckt es euch an. Ihr könnt euch ein kostenloses Poster mitnehmen von diesem Koordinatensystem. Das ist wirklich cool. Ist die Ausstellung, kostet die Eintritt? Nein, kein Eintritt. Okay. Sonst wäre man sich richtig verarscht vorgegangen. Und da kann man nochmal oben aufs U drauf und mal über die Stadt gucken, weil so ist dann alles nett. Genau, das hat mir da im Mammon gezeigt, weil ich war da noch nie. Man kann im U aufs Dach und dann hat man da eine sehr schöne Aussicht und da kann man einfach hochfahren. Ne? U ist die ehemalige Union-Brauerei, oder was? Ja, okay. Ja, manche denken, das ist die größte U-Bahn-Station in der Stadt. Dann würde ich mal sagen, dass sie die früher besser genutzt haben, das Gebäude. Oh, ja. Da könnte ich auch noch mal anfangen zu erzählen, aber lass mal nächstes Mal vielleicht. Ja, der Barack Obama war in Berlin und diesen Punkt von dem Kram, den er da so erzählt hat, also ich weiß nicht genau, ich habe auf jeden Fall gemerkt, etliche Leute waren da, auf jeden Fall bei dieser Veranstaltung. Also, Man hat ja dieses tolle Foto gesehen von der Frau Schulze von den Grünen, die Obama mit der Ghetto-Faust, wie es die Tagesschau, der Spiegel ausgedrückt hat, begrüßt hat. Ghetto-Faust, ja, weil der Barack Obama, der kommt ja aus dem Ghetto, ne? Ja. Ist auch überhaupt nicht deren Definition von Rassismus oder Cultural Appropriation Ein oder. bisschen. Aber wir wissen ja, das ist bei Frau Schulze Privatsache. Genau, ja. Wie mit dem Fliegen. Da kann sie auch ruhig mal ein Die Ghetto-Dingsbums. ist unten mit dem Kegen, die gute. Du meinst unten mit dem König. Ja. Genau, ganz unten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat der Obama sehr viel über Progressives geredet. Was die Progressiven machen sollten. Und ja, er sagt auf jeden Fall, die Progressiven sollen sich nicht gegenseitig die ganze Zeit vorwerfen, dass irgendwelche Leute halt nicht progressiv genug sind, nicht die reine Lehre vertreten. Weil so kriegt man keinen Fortschritt, meint der gute Mann. Und das nennt er dann halt hier halt eben den Circular Firing Squad, also quasi im Kreis aufgestelltes Exekutionskommando. Das ist sowas wie kontrollierte Offensive von Otto Rehhagel. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall halt, dass sich die Leute quasi die ganze Zeit selber erschießen, obwohl sie eigentlich Verbündete sind. Dieser Begriff Allies taucht ja auch sehr häufig drin vor. Ja. Ich finde aber den unteren Satz gar nicht so schlecht. We have to be careful in balancing big dreams and bold ideas with also recognizing that typically change happens in steps. Das ist ja auch sowas, was wir oft genug schon angemahnt haben. Man kann halt kulturelle Veränderungen nicht, wie es die sogenannten Progressiven versuchen, gerade mit aller Macht durchgreteln, sage ich mal, sondern man muss halt der Gesellschaft Alternativen anbieten und die fließt dann in die eine oder andere Richtung. Ja, ich meine ja, also dieser Begriff progressiv, der verleitet einen natürlich dazu, so ein bisschen pfui zu sagen, aber das ist ja auch wie so ein bisschen mit dem Begriff liberal in Amerika, der ja auch nicht so ganz das bedeutet, was er normalerweise bedeutet. Und die ursprünglichen Progressiven, der Ewe ist ja heute nicht da, aber der hat ja schon jede Menge schlaue Bücher gelesen. Die ursprünglichen Progressiven in Amerika waren ja auch für Rassenlehre zum Beispiel. Also die ersten, die sich so genannt haben, Progressive, was ja nun der Herr Obama eher nicht sein wird. Und ja, also da gibt es natürlich, das ist natürlich nicht alles das Gleiche, nur weil es so heißt. Ne? Und also ich würde mir ja mal wünschen, dass der gute Mann, also ich habe da zum Beispiel in Deutschland niemanden drüber reden hören, über diesen Aspekt von dieser Rede, die er da gehalten hat, oder überhaupt dieser Veranstaltung. Also da war vollkommene Stille. Und dieses hier ist auch von Vox, was ja auch so eine ja, normalerweise bei uns nicht so beliebte Publikation ist. Eine Stimme, ne? Und ja, und dann sagt er halt eben auch noch was komplett AfD ist. Er sagt halt, dass man den Leuten das nicht vorhalten soll, wenn sie was gegen Migration haben. Allerdings sagt er wieder dann darauf hinaus, dass die Leute das von selber dann schon merken werden, dass das was Gutes ist. Aber ich sag mal so, wenn, also das ist ja eine vollkommen vernünftige Ansicht. Also wenn er halt eben meint, dass man dann dazu kommt, dann sollte man das halt so sehen. Aber dieses ganze Brimborium von wegen, wir sagen einfach, alle Leute sind Rassisten und so, die da ein Problem haben. Ja, fand ich schon gut, dass er es das angesprochen hat, weil, also, ich könnte mir jetzt nicht so viele deutsche Politiker vorstellen, die das in der Öffentlichkeit sagen. Ich erinnere da nur mal an Christian Lindners Brötchen, Fauxpas. Also zumindest in Augen unserer Medienfreunde Fauxpas. Ne, willst du Naja, noch? aber man muss sich auch, das ergibt sehr viel Sinn, was der Barack Obama hier sagt, aber man muss es auch vor einem gewissen Hintergrund sehen. Warum sagt er das? Weil die Demokratische Partei in Amerika gerade am Implodieren ist. Ja, weil wir haben hier eine Plattform, nennen wir sie einfach mal intersektionale Plattform. Einfach zum Spaß. Keinerlei Zusammenhang whatsoever. Auf dieser Plattform ist ja beispielsweise auch die Ocasio-Cortez und ein paar andere Justice Democrats unterwegs. Und ja, was die machen, ist, die nutzen quasi das System in Amerika, was sich über die letzten 20 Jahre etabliert hat mit dem Gerrymandering aus, dass es gewisse Wahlbezirke gibt, wo immer ein Republikaner oder immer ein Demokrat gewählt wird, egal wer es ist. Und in diesen Bezirken, wo dementsprechend dann auch der Wahlkampf geringer ist und die Einstiegshürde geringer ist, hat diese Gruppe in der Demokratischen Partei quasi immer gegen die alteingesessenen Leute einen Gegenkandidaten aufgestellt und eine Social-Media-Kampagne gemacht und dann halt, ja, gegen die alten Kandidaten halt diese Circular Firing Squad gemacht. So nach dem Motto, ja, du sitzt zwar jetzt schon seit 20 Jahren hier für New York im Kongress, aber du bist ein alter weißer Mann, bla bla und sonst was und sonst was. So ist ja beispielsweise Ocasio-Cortez in Amerika, in New York, in ihrem Wahlkreis gewählt worden, ja, mit 16.000 Stimmen oder sowas, also in der Primary, ja, und wo die dann einmal der demokratische Kandidat war, dann wurde sie auch in den Kongress gewählt, weil bei der Allgemeinwahl der Wahlkreis immer so aufgestellt war. So, das zerlegt in Amerika die Demokratische Partei gerade komplett. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum der das sagt. Ja, weil der sagt ja nicht irgendwie, ja, kann ich bestätigen, weil du musst mit dem politischen Gegner mal mehr reden. Nee, nee, nee, nee. Das, Circular Firing Squad. Das, ja, natürlich, klar. Also ich meine, kann ich definitiv bestätigen, weil hier auch in diesem, wie sie ihn hier zitieren, ja, die ganze Zeit immer sagt so, ja, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber ich glaube genauso. Also an dieser Formulierung merkst du ja schon, dass er halt eben bei Amerika natürlich redet. Also ich glaube, er ist sich selber nicht bewusst, wie sehr das eigentlich trifft, aber jetzt speziell bei dem Migranten-Ding redet er über Schweden. Also da redet er explizit über Schweden. Ja gut, ich meine, ich habe das jetzt schon konkret auf die Demokraten gewünscht. Das Einzige, was sonst noch interessant ist, dass er ja bald ein paar eigene Serien auf Netflix haben wird. Und was okay. Sehr viele Frauen kritisiert haben, dass der seinen Ehering nicht getragen hat, während er hier zu Besuch war. Oh, oh, oh, oh, oh. Opa. Nickelallergie oder sowas. Er hat Angst, dass die Deutschen in den Klauen dann aus. Dann hat er Allergie wahrscheinlich. Kann er keinen tragen müssen. Ja, ja. Ja, das war hier ein Bericht von der Judith Bassat, die wir ja hier schon häufiger bei uns hatten, eigentlich fast ja so einmal im Monat bestimmt, würde ich sagen. Die ist ja eigentlich Berlinerin, aber macht jetzt wohl ein Volontariat hier bei der Neuen Züricher Zeitung und schreibt da auch sehr gute Sachen. Also bisher eigentlich alles, was ich da von ihr gelesen habe, war sehr gut. Und dieses hier ist auch wieder sehr interessant, weil sie hat an so einem Social Justice Seminar teilgenommen, in der Schweiz wohl auch. Und ja, da hat man den Leuten halt eingeredet, ziemlich viel Schuldgefühle dafür, dass sie keine rassischen Minderheiten in Deutschland irgendwie sind oder in der Schweiz. Mit irgendwelchen Versuchsanordnungen, wo sie den Leuten dann irgendwas sagen und die dann mal nach vorne gehen müssen, wenn das zutrifft. Und das sind dann so Privilegien-Sachen. Und ja, die Leute, einer hat wohl irgendwie Zweifel an irgendwas gehabt und sollte dann raus oder ist dann rausgegangen, als sie darüber gesprochen haben. Und dort solche Dinge, also das war auf jeden Fall kein Ort, wo man sich irgendwo wohlfühlen kann oder so. Und es geht größtenteils halt eben um fühl dich schlecht, weil du weiß bist und die Leute können alle nichts daran ändern, dass sie so sind, wie sie sind und aber trotzdem deine Privilegien und bla bla bla. Also gesund ist das auf jeden Fall alles nicht und ich würde mir ja mal wünschen, dass dieser Bericht hier noch ein bisschen Kreise zieht, weil wenn ich das richtig verstehe, irgendwelche Empowerment-Seminare und so ein Zeug gibt es ja von der AA-Stiftung auch. Und solche Dinge. Also das ist auf jeden Fall nicht... Empowerment war das aber, glaube ich, nicht. Ne? Also ich finde es echt beeindruckend, wie sie beschrieben hat, dass irgendwie niemand wusste, wann ist denn jetzt Rassismus und wann nicht. Und immer nur, wenn die Lehrerin da entschieden hat, so, das war jetzt rassistisch, alle so, ja. Ja, auch allein aus so einer Position so einen Kurs zu geben, dass du dich dann da als Person of Color hinstellst und sagst, weil ihr halt weniger Melanin oder wie heißt das Zeug habt, seid ihr jetzt Rassisten. Was ist das für eine, ich meine, es wird ja auch in dem Artikel beschrieben, wie eine Frau dann nach dem zweiten oder dritten Angriff einfach geht. Ich glaube, das würde mir auch passieren. Wenn ich verpflichtet wurde oder so, ja. Ja, auch wenn ich verpflichtet werde. Ich bin ja nicht verpflichtet, mich erniedrigen zu lassen. Also da würde ich den Rechtsstreit eingehen. Ja, das ist ja der Punkt. Das halt, wir haben ja in Ansätzen immer mal wieder so ein paar von diesen Diversity-Trainings hier im Ansatz vorgestellt. Und es hat einfach immer die gleichen Elemente. Es geht darum, das White Privilege bewusst zu machen. Ja, deswegen auch beispielsweise diese Übung mit dem, man muss vortreten, wenn man das Privileg hat, und dann steht man irgendwann allein im Raum, bla. Ja, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, egal in welchem Land. Es ist traurig. Und ich meine, was soll das denn bringen? Und das ist an den Haaren herbeigezogener Scheiß. Weil wir ja alle schon, wir kennen doch alle das Foto von dem Mann, der auf der Bank, Parkbank liegt, mit einer Zeitung zugedeckt und für sein White Privilege irgendwie geschämt wird. Also das ist einfach... Die Theorien müssen noch komplizierter werden. Dann braucht man noch mehr Leute, die daran arbeiten, dass das alles besser wird. Ja, oder man geht halt einfach hin, wenn man in New York ein Theaterstück inszeniert und sagt, ja, ihr könnt euch bei uns bewerben, aber weiße Künstler werden schlechter bezahlt als schwarze oder beziehungsweise Person of Color Artists. Und außerdem müssen die Weißen ein 3- bis 4-stündiges Antirassismus-Training besuchen, bevor sie an den Proben für das Stück teilnehmen dürfen. Super. Ich meine... Ja, ohne Scheiß, das erinnert mich auch echt an irgendwelche Sekten. So. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn in ein paar Jahren bei so einem Ding die alle zum Schluss dann so einen Cocktail trinken. Also es geht darum, dass die irgendwie, das scheint so eine, ja, Studie oder nichts Großes. Ja. Also es geht darum, dass es $150 pro Person sind vorhanden. Und wie man das hier so schön sagt, due to the content of this particular project, resources are being allocated in favor of POC collaborators. This means that POC artists will receive a larger stipend than the white artists working on this project. Hört sich für mich auf jeden Fall danach an, so schafft man eine gerechte Gesellschaft und so baut man das gegenseitige Misstrauen. Wir haben nicht genug Geld, weil der Antirassismus-Coach so viel nimmt, oder wie? Wahrscheinlich auch. Dann braucht man mehr Schwarze, weil die müssen da nicht ins Training. Das ist günstiger. Ja, stimmt. Aber was ist, wenn der Antirassismus-Trainer auch Schwarzer ist, dann musst du auf jeden Fall auch genug Weißer haben, damit der halt da seinen Sermon abhalten kann. Ja, sonst verdient der ja kein Geld. Ja, naja, da reicht auch einer oder so. Einen kann man ja bestimmt noch. Einen kann man sich ja bestimmt noch holen. Ja, ich sag mal stellvertretend für den Able, wir leben in einer Clown-Welt. Ja, und so ein paar Clowninnen gibt es auch in der Clown-Welt. Sorry, zu dem Fall wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, so wie ich das mitbekommen habe, das jetzt auch schon Nachwirkungen nach sich gezogen, weil das ja so auch nach amerikanischem Recht nicht rechtens ist. Ja, die haben eine neue Fassung von der Anzeige veröffentlicht, wo das nicht mehr drin steht. Genau, weil was sie dürfen, ist, dürfen diese Affirmative Action machen. Das heißt, was sie machen, also was sie jetzt angekündigt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass sie da die ganze Sache umdrehen, dass sie einfach das Basisgehalt runtergeschraubt haben und für Leute, die halt People of Color sind, zahlen die halt quasi einen Bonus, weil das wieder gesetzlich erlaubt ist. Yay. Aber ich habe es weil das auch so, ich meine, man wundert sich über solche Sachen nicht, nur das war so offensichtlich, dass das auch nicht mal vor Gericht irgendwie Bestand haben könnte. Nicht mal in Amerika. Ja, auf jeden Fall bei diesem Artikel hier, da wird vorgerechnet, dass diese angeblichen Benachteiligungen von Frauen in der Politik eigentlich nicht existiert, also man guckt sich ja die Ergebnisse an und sagt so, ja, da sind weniger Frauen, da kommt man irgendwie zu dem Schluss, ja, das sorgt dann nicht dann daran, weil die alle ausgeschlossen sind und so, aber hier hat man jetzt auch mal ausgerechnet, dass die Frauen, die auf jeden Fall in den Parteien aktiv sind, dann wiederum eigentlich überproportional, also jetzt mehr als eigentlich der Anteil in der Partei wäre, in irgendwelche Positionen da kommen, und das kann ich auch von meiner persönlichen Erfahrung aus politischen Parteien auch nur bestätigen, dass es da überhaupt gar keine Schwierigkeiten gibt, dass die Leute aktiv angesprochen werden, schon seit Jahren, sich dafür irgendwas aufzustellen und irgendwo mitzuarbeiten und so. Und der Grund, warum es dann hinterher weniger Leute sind, ist dann, weil es immer noch weniger Leute gibt, die dazu bereit sind, von denen, die jetzt in Parteien irgendwie mitwirken. Und von Benachteiligung kann auf jeden Fall überhaupt keine Rede sein in diesem Zusammenhang. Ja, hier auf jeden Fall nochmal mit Zahlen von Leuten, die das untersucht haben. Ja, ich wundere mich immer noch, dass das innerhalb der Parteien ja so stillschweigend alles läuft. Oder ja, vielleicht diskutieren sie das ja auch aus, aber ich glaube nicht. Nee. Der Witz ist ja noch, dass man, also ich kann das jetzt natürlich nicht von allen Parteien sagen, aber der Witz ist ja, dass man ja dann auch immer noch quasi seinen Kopf runtertut und sagt, oh ja, Schande über unser Haupt, weil dieses Ergebnis von 50-50 Frauen und Männern nicht erreicht wird oder so. Obwohl man es überhaupt gar nicht erwarten könnte, dass es erreicht wird, halt anhand von den Leuten, die da halt eben irgendwie mitmachen wollen und so. Ne? Also man lässt sich da komplett drauf ein, sich deswegen schlecht zu fühlen, wegen diesem Zustand, den man halt eben hat in der Gesellschaft, wo du ja schon die freie Wahl hast, bei sowas mitzuwirken oder nicht, oder wie auch immer. Ja, und dann im Kleinen läuft es auch andersrum mal. Hintermann bekommt Schadensersatz, weil er nicht Sekretärin sein darf. Allerdings hat der Arbeitgeber gesagt, ja, der konnte da sowieso nichts. aber ja, das Dumme war wohl auch, dass in dem Jobportal man sich nur als Sekretärin und nicht als Sekretär bewerben konnte. Und hat er das gemacht, dann hat er sich natürlich schon die Erniedrigung angetarnt, sich als Frau da bewerben zu müssen oder mit der weiblichen Bezeichnung eben. Und dann hat er den Job auch nicht gekriegt, 25-Stunden-Stelle war das wohl. Ja, und dann hat er am Ende aber einen Schadensersatz bekommen. Wie gesagt, obwohl eigentlich gar nichts konnte, heißt es da. 300.000 Euro immerhin, ne? Also vielleicht lohnt es sich auch mal sowas zu machen. Ja, die Femen-Leute, von denen habe ich schon lange nichts mehr gehört, aber jetzt waren sie hier irgendwie beim Jens Spahn und haben gerufen, das ist Spahnsinn, warum schickst du uns in die Hölle? Und ja, warum sie ihn diesmal irgendwie angemeckert haben, ich denke mal, es geht wahrscheinlich noch darum, dass er irgendwie erforschen will, ob es Leuten, Frauen, die abgetrieben haben, hinterher schlechter geht oder so. Das ist ja auch so ein Aufregerthema im Moment und zumindest jetzt zum Sparen von Progressiven. Ja, mir ist es aber auch egal, was du sagst, sie drehen alles im Mund rum, sodass es irgendwie zum Aufschreien genügt oder so, ne? Ja, wobei ich schon sagen muss, dass ich den Spahn viel von dem Kram, was der so von sich gibt, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also, der war, glaube ich, damals auch der irgendwie gemeint hat, diese Pille danach irgendwie mit Beratung sein muss und so, weil das kann ja nicht sein, irgendwie wie Smarties oder so, weil dieser Spruch irgendwie, und das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil das gibt es ja in anderen Ländern auch schon lange. Und ich glaube, das ist dann mal wieder lieber die CDU, die dann irgendwie meint, sie muss den Leuten da irgendwie gegen Verhütungsmittel irgendwie vorgehen oder so. Und ja, auf jeden Fall, so hat er dann gesagt, ausziehen hättet ihr euch sparen können, das bringt bei mir nichts. Das Publikum in der Erheiterung spendete Spahn dafür auf brausenden Applaus. Ja. Ja, der gute Mann ist ja homosexuell und da, ja, sagt er dann sowas zu den Leuten, wobei ich auch nicht glaube, dass sie das machen, damit er sich daran erfreut oder so. Es gibt ja auch noch dieses lustige Foto von Putin in Hannover mit irgendwelchen Femenleuten, wo er die da schön anglotzt. Aber im Gegenteil, ich denke, das ist ja schon allein, dass er das so gesagt hat, ist ja schon klar das Zeichen, dass er ein Sexist ist und so moment voll mit toxischer Männlichkeit, weil wenn er glaubt, die hängen ihre Titten daraus, um ihn zu erfreuen, ist er ja der Feind, ist er das Patriarchat. Ja. My body, my choice. Ja, ich glaube, der gute Mann versteht auf jeden Fall so einiges da nicht, aber. Ja. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass er einfach willentlich mal was missverstanden hat. Das, ja, das bringt dann ja schon auch eine Rage mit dran. Ne? Ja, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig, aber mich würde das auf jeden Fall mal freuen, wenn solche Leute sich mal über irgendwelche Dinge Gedanken machen würden in dieser ganzen Geschlechterdebatte, die wirklich wichtig sind und nicht. Und sich da dann mal nicht einlullen lassen von dem Kram und nicht irgendwie über ja, irgendwelche merkwürdigen wissenschaftlichen Theorien, die man da irgendwie unterstützen will, weil es einem so in Kram passt oder so. Für einen konservativen Punkt irgendwie. Ja. Ja, es ist auch irgendwie. Tja, aber wenn schon Protest, warum dann nicht so? Mehr davon. Ja, dieses hier ist ein kurzer Artikel von der Deborah So, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die macht ja auch, schreibt ja auch viel für Quillette. Dieses Magazin aus Kanada, glaube ich. Die ist auch Kanadierin, soweit ich weiß. Dieses hier ist auch eine kanadische Publikation und die ist ja, die hat ja Forschung betrieben im Bereich Sexualität. Und jetzt ist sie ja eigentlich eher so eine, ja, was macht sie jetzt? Medienkommunikation von Forschungskram mehr. Was mit Medien? Ja. Und die hat hier auf jeden Fall über die Sex Recession geschrieben, weil es ja jetzt schon wieder so eine Studie gab aus dem amerikanischen Raum darüber, dass es einen großen, also die Zahl der Leute, die weniger als einmal die Woche war es, glaube ich, Sex haben, ist dramatisch gestiegen. Und vor allen Dingen gibt es halt einen Geschlechterunterschied. Also bei den unter 30-Jährigen tut sich da jetzt eine enorme Lücke irgendwie auf von Männern, die halt irgendwie jahrelang keine Partnerin haben. Und wie hier auch drin steht, kann das auch daran liegen, halt, dass die Männer jetzt immer häufiger noch bis 30 Jahre zu Hause wohnen, als es früher der Fall war und so. Ja, und, aber auch Ursachen, ne? Und das, was dann, also soweit dann halt nur die Sachen, was halt diese Leute dann meinen und was die Deborah dann hier noch sagt am Ende. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass es hier mal wieder so eine richtige Doppelmoral gibt, wo man auf der einen Seite, wenn irgendwas zum Nachteil von Frauen ist, dann hast du einen riesen Blabla irgendwie in sämtlichen Medien, alle zerreißen sich das Maul darüber, was, wie schlimm das ist und dass man unbedingt was tun muss. Und jetzt hast du hier sowas in die andere Richtung und es herrscht Ruhe bis Erheiterung, ne? Also irgendwelche Leute ja mal so, oh, die dummen Männer und so, die kriegen es nicht hin und sowas. Und da ist... Ja, das Argument finde ich sogar noch besser. Das, da ist ja eine Statistik die letzte Woche auch rumgegangen, die sich auf das und auf die Studie, die hier im Anschluss dann kommt, immer bezieht, dass quasi 80% aller Frauen nur mit 20% der Männern irgendwie überhaupt was zu tun haben wollen und den Rest empfinden die als unterdurchschnittlich. Und dementsprechend ist das Dating und sexuelle Verhalten auch. Und ja, wenn sich die ganzen Frauen darüber lustig machen, sagen sie eigentlich nur so, aha, ja, ne, Women sind Hoes oder was. Ja, das ist auf jeden Fall dieses alte Ding von OkCupid, das ist schon ein paar Jahre alt, was da jetzt wieder mal zirkuliert, ja, in dem Zusammenhang. Und ja, es gibt da halt immer wieder neue Studien zu diesen ganzen Themen. Diese OkCupid-Sache ist eine Sache, aber es gab da auch verschiedene andere Dating-Site-Auswertungen dazu, nur die von OkCupid war halt auch weiterhin am prominentesten. So, ich weiß, dass es da jetzt eine Studie gab mit 30 verschiedenen Dating-Sachen. Aber hier ist noch eine andere Studie, die ich eingereicht habe. Und hier geht es im Endeffekt, ja, das ist im Endeffekt auch die Studie, die diese ganzen Sachen zugrunde legt, die wir die letzte Woche öfters mal gehört haben. Ne? Männer haben immer weniger Sex und immer mehr Frauen haben immer weniger Männern Sex. Also und immer mehr Frauen benutzen die Online-Dating-Profile mehr, um sich Selbstwert zu beschaffen, als tatsächlich da einen Partner zu finden. Und ja. Das einfach nochmal. Ich habe das PDF zeigen können mit den Grafiken, aber ich denke mal, das meiste ist ja bekannt mittlerweile. Ja, eine interessante Sache ist halt noch, dass alle Studien halt wirklich herausfinden, dass sich dieses präferenzielle Verhalten bei Frauen sehr eindeutig ausprägt und bei Männern sehr weniger eindeutig. Also das Haremsverhalten geht eher von den Frauen aus als von den Männern, ja? Oder von beiden gleichzeitig vielleicht auch das. Ja, aber ich denke halt, dass da auch viele, viele andere Faktoren, soweit ich das bei solchen Dating-Portalen beurteilen kann, geht es da ja nur um optische Attraktivität. Und im echten Leben legen Frauen ja auch noch auf ein paar andere Sachen Wert, die mehr oder weniger vom individuellen Lebensentwurf abhängig. Aber wir kennen ja alle die Leute, die diese Geschichten von hier, wie hieß sie, Anna Nicole Smith, die irgendwie einen 92-jährigen Rollstuhlfahrer damals geheiratet hat, eigentlich nur, um halt aufs Erbe zu warten oder so. Also ich denke, das ist auch, um dann wirklich eine Aussage darauf hinzutreffen, ist das halt nur eine Kategorie, in die da eingeteilt wird. Und da wage ich, dass die zu sagen, dass die gesellschaftliche Realität anders ist. Zumal ja auch nicht jeder auf diese Dating-Apps zugreift. Ich denke mal, da wird es ja auch große Unterschiede geben zwischen Stadt und Land zum Beispiel oder zwischen einem eher streng traditionellen Gegend und einer progressiven Gegend. Also zu so einer Haremsbildung neigt der Mensch dann auch vor allem nur, wenn da irgendwie Not am Mann ist, beziehungsweise Not allgemein herrscht. Ich dachte immer, die Haremsbildung ist dir nur möglich, wenn keine Not herrscht, weil das waren ja dann meistens irgendwie doch eher die Bessergestellten der Gesellschaft, die sich, wenn sowas geleistet haben. Ja, genau. Und wenn alle anderen nichts kriegen, ist ja Not im Prinzip. Und ja gut, das ist ja in China auf noch größerem zahlenmäßigen Niveau auch der Fall, dadurch, dass so viele Mädchen halt ihren ersten Geburtstag nicht erlebt haben unter der Ein-Kind-Politik, weil die Leute halt lieber Söhne wollten. Kommt halt drauf an, ich sag's mal ganz zynisch, am besten arbeiten sie halt mal an diesen Sexrobotern. Für den gesellschaftlichen Frieden. Also wenn das der Papst wird. Das ist doch nicht der Papst, das ist doch, der wollte doch die Fresse halten. Ich glaube, der hat auch die Presse gehalten, weil das Einzige, was mich an dieser Meldung hier, die durch diverse Nachrichtenportale gegangen ist, dass der Papst irgendwie jetzt die 68er irgendwie dafür verantwortlich macht, dass irgendwie die Kirche Missbrauchsfälle hat. Das ist meines Erachtens nach, also dieser Ex-Papst hier, Herr Ratzinger, das ist meines Erachtens nach ein uraltes Ding. Also ich kann mich noch erinnern, der hat vor Jahren schon dagegen geschossen, irgendwie, dass das alles irgendwie kaputt gemacht hat und blablub. Wilhelm Reich ist schuld, ne? Nee, das ist eine total, ich meine, nachvollziehbare Nummer. Das machen die Grünen ja nicht anders. Wenn die Grünen auf ihre pädophile Vergangenheit anspricht, sagen die auch, aber guck mal die Kirche. Ja? Okay. Und so macht er das halt auch, meiner Meinung nach. Also finde ich in unserem gesellschaftlichen Diskussionsklima, das auf dem Niveau von vor Kindergartenkurs angekommen ist, völlig normal inzwischen. Da mache ich mir nicht mal meinen Kopf. Ja. Ich hätte am ehesten angenommen, dass der durch ist, dass er irgendwie senil ist oder so halt einfach. Ja, ich glaube, der hat das gar nicht mehr wiederholt. Ich glaube, da hat irgendjemand sich daran erinnert, dass er es irgendwann mal gesagt hat und das einfach nochmal wieder rausgehauen oder so. Guck dir den Typ an, ey. Ich meine, das war echt der düsterste Papst, den wir bisher hatten, so rein vom optischen her, finde ich, mit den Augenringen. Ja, und in katalanischen Schulen hat man einen kleinen Kahlschlag vorgenommen bei den Sachen, die im Unterricht behandelt werden. Unter anderem musste... Und dann kam der Wolf und vergewaltigte das kleine Rotkäppchen, ne? Unter anderem musste Rotkäppchen gehen. Oh mein Gott. Männer waren oft die Helden, die Mutigen, die die Bösen bekämpfen und die Frauen aus Not retten. Und Frauen waren eher schön, Mütter und fürsorglich und liebevoll und waren Prinzessinnen, die darauf warteten, gerettet zu werden. Unter den Schuldigen, die nicht länger von Kindern in der Schule in Barcelona gelesen werden dürfen, hier Rotkäppchen. Cinderella war, Dornröschen. Nee. Moment mal. Sleeping Beauty ist Dornröschen. Was war denn Cinderella? Ach, hier. Wie hieß die mit dem gläsernen Schuh? Oh. Rucke die Gu, Blut ist im Schuh. Schneewittchen war das. Nee. Nicht? Dornröschen hat gepennt. Schneewittchen war beim Wolf. Schneewittchen war hier die Zwerge und so. So, ja. Weiß ich nicht mehr. Das war diese krasse Geschichte, wo die Mutter ihren Töchtern die Füße, die Zehen abschlägt, damit sie in den gleichen Schuh landet. Natürlich, genau. Yes. Danke. Ja, aber da spielt es auf eine Sache an, die bei diesen Märchen vielleicht relevant ist. Also das, was da in Katalonien jetzt passiert, das ist, ja, Bücherverbrennung ist nicht das richtige Wort dafür, aber es ist halt eine Einschränkung des kulturellen Horizonts. Aber das mit dem Fuß, dass der Fuß abgeschlagen wird, ja, das ist in dem Kontext, wirkt das sehr grausam. Aber wenn man sich die ganzen Geschichten mal in ihrem Ursprung anguckt, ist es alles noch viel grausamer. Die ganzen Geschichten sind so verniedlicht worden für die Kinder. Ja, also das mit dem Fuß abschlagen, das ist dann so ein Überbleibsel, wo die gesagt haben, ach, das ist auch nicht schlimm, so ein Fuß. Ja, ja, ich kenne also, das auch nur als Verse abgeschlagen. Ich mache einfach nur ein Beispiel. Ja, bei der einen, wie war das? Bei der einen hast du die Verse und... Man kennt ja das Beispiel von Dornröschen, das wach geküsst wird. Und dann erwacht. Consent, Consent. Ja, ja, aber pass auf. Consent, ja, ja. In der Originalgeschichte wacht sie nicht durch den Kuss auf, sondern durch die Entbindungsschmerzen. Ach, ja, muss ich den Rest sagen? Ich denke mal, der Rest schließt sich aus diesem Kontext. Das muss ich sagen, diese Geschichten, die sind schon so verniedlicht und verharmlost worden, um Kindergeschichten rauszumachen. Der Ursprung waren halt, ja, die waren noch etwas krasser. Ja, geh mal nicht in den Wald, dann frisst sich der Wolf. Ja, nur noch ein bisschen krasser. Ja. Also in dieser Grundschulbibliothek wurden 600 Bücher untersucht. Ein Drittel der Titel, 200 Bücher wurden als toxisch eingestuft und wurden aus den Regalen entfernt. Ein Drittel der Bücher. Toxisch. Haben die auch diesen Begriff benutzt? Ja. Considered toxic steht hier zumindest. Haben die da, haben die da vorgestanden und mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ei, ei, ei. Ui, toxic. Ui, toxico. Also die anderen 400 Bücher wurden zwar beanstandet, weil die alle durch die Bank Gender-Stereotypen enthalten haben. Die durften aber bleiben, weil eine Bücherei mit null Büchern ist halt nicht so geil. Nur einer von 10 Titeln wurde so bewertet, dass er eine positive erzieherische Message im Sinne der Gender-Perspektive. Super. Da freut sich die Partei. Da wird das ziemlich abgenutzt sein im nächsten Buch. Ach, die Klassiker haben ihren eigenen Wert. Zensur ist immer gefährlich, sagte eine der Angestellten dieser Bibliothek. Was wird als nächstes kommen? Huckleberry Finn für Rassismus, Lolita für Pädophilie, Othello für Machismus? Ja. Können also wir uns alle fragen, welches Buch, das ich mag, wird aus der Bibliothek verbannt? Ich würde sagen, das Rotkäppchen nicht zu mögen, ist rote Angst. Und wenn man den Leuten sagt, sie sollen nicht in den Wald gehen, ist das Waldphobie. Und in welcher Art und Weise würdest du dann den Wolf interpretieren? Ja, der Wolf steht natürlich ja, für... Der Wolf! Das Lamm. Ich mochte ja den Ziegenpeter. Antifaschisten steht da, glaube ich. Das ist mal wieder so diese... Das ist wie, bei den, wie mit den Hyänen beim König der Löwen. Sie stehen auch für die Antifaschisten. Ja, klar. Das haben wir doch gelernt bei unserem Sonderstream hier. Ja, da war Wie werden die denn wieder dargestellt? Das ist ja die Frage gerade. Das ist wie mit den Orks in Herrn der Ringe und so. Und den schwarzen Piraten in Asterix. Alles ganz schlimm. Ja. Computerspielpreis 2019. Interessant. Ich habe davon nichts mitbekommen, außer halt die negative Berichterstattung. Dass es den überhaupt gibt, war mir neu. Ja. War also, ein absolutes Desaster. Ja, war ein volles Desaster wohl. Weil sie haben zum Beispiel hier ganz links kann man sie erkennen, von mir aus gesehen, also rechts auf dem Foto, die links, also andersrum. Die Frau Müller, die macht so eine Sendung für Rentner. Spätabends mit Musik und Talk, glaube ich. Was die als Moderatorin da zu suchen hat, weiß, glaube ich, niemand. Weder die Organisatoren noch sie selber. Sie hat das auch so in einem Interview geäußert. Und nach dem Motto, naja, die haben gedacht, das kann die auch nicht mehr schlimmer machen. Haben die sich aber gewöhnt. Hat sie aber wohl. Jetzt der nächste Punkt, den ich irgendwie, der mir sauer aufgestoßen ist, ist das Siegerspiel. In zwei Kategorien mit insgesamt $150.000 ist das Spiel Trüberbrook. Das Spiel Trüberbrook stammt von der gleichen Produktionsfirma wie Neo Magazin Royal. Herr Böhmermann hat darin eine Sprechrolle und so weiter und so fort. Es tut mir leid, ich bin Gamergate vorgeschädigt. Ich sehe da sofort irgendwie die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig hilft und Krähen der anderen kein Auge aushacken und so, und 150.000 Euro sind dann doch eine ganze Stange Geld. Es war ja sogar so, dass der Spiegel in einem Artikel darüber geschrieben hat, Böhmermann habe das Spiel in seiner Sendung beworben, woraufhin ich dann die Produktionsfirma gefragt habe, ob das wohl irgendwie arschig ist, wenn man in einer selbstproduzierten Fernsehsendung Schleichwerbung für sich selber macht und damit den Markt halt, ich meine, das ist halt einfach Reichweite. Ja, in einer selbstproduzierten Sendung, die auch noch von der öffentlichen Hand finanziert wird. Ja, und daraufhin haben die mir gesagt, nee, das stimmt nicht. Der Jan hat das nie gemacht. Daraufhin habe ich ihnen den Artikel vom Spiegel geschickt und habe gesagt, dann habe ich hier Fake News gelesen und siehe da wirklich, der Spiegel hat das am Ende geändert und hat drunter geschrieben, der habe es wohl erwähnt, aber habe keine Werbung dafür gemacht. Okay. Ja, kann man sehen, wie man will. Erwähnt, ja, genau. Kann man sehen, wie man will, ja. Genau. Ich sehe einen Sumpf auf jeden Fall und ich finde es schade, dass das so gelaufen ist, weil es gibt einfach, denke ich mal, andere Leute, die das Geld besser gebrauchen könnten, weil wir wollen ja eigentlich nicht den Böhmermann fördern, sondern der hat Geld. Also und auch die Produktionsfirma, die gibt Geld. Ja, und wo Preis gerade meinte, ich habe noch nichts davon gehört, dass es einen Computerspielpreis gibt. Also ich habe hier auf jeden Fall schon mal darüber geredet, dass es einen Computerspielpreis gibt, weil ich irgendwie vor 2 Jahren oder so war ich auf der internationalen Funkausstellung in Berlin am Stand von irgend so einem Bundesministerium. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Auf jeden Fall gab es da halt so einen Flyer sogar zu diesem Computerspielepreis von dem Bundesministerium, weil da nämlich auch jede Menge Politikkram dahinter steckt. Und ich weiß noch, dass ich das hier auch damals angesprochen hatte, weil das las sich halt auch wieder so, als wolle man irgendwie konstruieren, dass halt diese Computerspiele so unglaublich wichtig sind und jetzt nicht nur als wirtschaftlicher Standort, sondern auch im Bezug mit Bildung, wovon da irgendwie geredet wurde. Und auch jetzt im Zusammenhang mit diesem Computerspielpreis 2019, jetzt von diesem Jahr, wurde auch wieder viel darüber geredet, dass man ja jetzt angeblich irgendwie, das war es, 50 Millionen oder sowas rausschmeißen will, raushauen will irgendwie an Geld vom Staat für irgendwelche Computerspielefirmen, weil ja die Branche angeblich zurückhängt, wie man da irgendwie gesagt hat, gegenüber anderen der Computerspielbranche in anderen Ländern. Was und halt auch Grütz ist, ich habe am Wochenende die Beta von Anno 1800 AD gespielt und kann mir nicht vorstellen, dass das ein rückständiges Spiel ist. Wenn man das will, dann geht das auch in Deutschland. Ja, ich befürchte hinter sowas. Ja, positive Beispiele. Also ich meinte auch, dass es ein relevantes ist. Weißt du, irgendwelche Preise werden ja immer vergeben. Ja, aber das ist so der deutsche Computerspielpreis ist. Und auch dieses Jan-Böhmermann-Spiel, was gewonnen hat, das, ich meine, ich habe davon noch nie was gehört. Das scheint ein Point-and-Click-Adventure zu sein. So habe ich das. Ja, genau. Und das spielt in Deutschland, in so einem alternativen Deutschland der 70er oder 60er Jahre und mit diesen ganzen deutschen Klischees halt. Was diese Leute so lustig finden halt. Ja, also, ja, gut, von dem Spiel habe ich auch noch nie was gehört, aber gut, ich meine, dass da irgendwie irgendwelche deutschen Entwicklungsproduktionsfirmen unterstützt werden. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Einzige, was sich für mich vernünftig angehört hat, war der Nachwuchspreis, den die vergeben haben. Das war ein Spiel Unforeseen Incidents. Das war es nicht mal. Das war ja, auf jeden Fall ein Spiel von Daedalic Entertainment, was sich sehr interessant angehört hat, weil das in so einer dystopischen Zukunft spielt. Ja, und was halt genau eine andere politische Message hat, wie die von Trüberbrook, die du gerade beschrieben hast. Das hat sich interessant angehört. Der Name, ja, weiß ich halt nicht. Und dann gab es noch das hier. Und ich muss auch sagen, dass ich das total bescheuert finde. Ich meine, was soll denn das mit dem Lichtschwert da bei den Sturmtruppen. Aber ehrlich, dass sie sich da Darth Vader ihm das gegeben, oder was? Zum Imperium dazu zählen, auf jeden Fall, finde ich gut. Ja, ich meine, die Frau Bär. Also ich fände das alles nicht schlimm, wenn das nicht unsere Staatsministerin für Digitalisierung wäre, die sich da komplett zum Affen macht. Ja, aber Staatsminister für Digitalisierung ist ja auch quasi, ich meine, was ist denn das schon? Ich meine, sagt die Dame ja auch selber. Flugtaxi-Beauftragte. Ja, dass sie da quasi. Möchtest du in einem Flugtaxi fliegen, wo der Pilot sowas anhat? Ja, möchte ich. Ich schon. Nee, ich meine, diese. Ja, was sagen jetzt mal Spaß Feministinnen zu diesem Look? eigentlich. Ja, ich wette, die finden ihn nicht gut, aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht gut ist. Ich muss sagen, ich habe, da, dass sie so posieren, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich frage mich eher, was machen die Leute überhaupt beim Deutschen Computerspielpreis? Also ja, die richten den aus. Die richten den aus. Das, ja, so. Was machen Boba Fett und Darth Vader da? Ja, das ist eine gute Frage. Sie sich kostümieren und also dass sie sich kostümiert hat. An sich finde ich das positiv, aber die Outfit-Auswahl, also wirklich. Das zeigt dann halt mal wieder, dass sie es wahrscheinlich nicht gemacht hat, weil sie einfach Lust hatte drauf, sondern ihr hat irgendwer das gegeben und hat gesagt, ach Gott, muss ich das machen? Na gut. Ja, und das macht es wieder negativ. Nee, das glaube ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Dass ihr das jemand einfach nur gegeben hat und gesagt hat, okay, mache ich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, tut mir leid. Spricht eigentlich überhaupt nichts dafür. Also entweder hat die Dame wirklich überhaupt keinen Geschmack, das kann sein. Ja, und Charme dann auch nicht, ja. Aber wenn sie sich das selber ausgesucht hätte, ich glaube, da hätte sie sich schon was Passendes aussuchen können. Also, das ist auch so ein bisschen so. Nicht schlimm, aber absoluter Fehlgriff. Das ist auch so ein bisschen Fellow Kids-mäßig, finde ich so. Ja, also. Diese jungen Leute stehen ja auf diese Kostüme. Irgendwo anders wurde sie auf jeden Fall damit zitiert, dass sie gesagt haben soll: Ich habe nach einer Berliner Version von einem Dirndl gesucht. Also, ja, gut, dann. Ja, dann hat sie halt keinen Geschmack. Der Deutsche Computerspielpreis, meine Damen und Herren, 2019. Ja, und das hat mich sehr gefreut. Die Spieleforscherin Tamara Wernli, wer kennt sie nicht? Die renommierte Spieleforscherin Tamara Wernli, würde ich dazu sagen. Also zumindest verglichen mit dem, worauf das hier in der Retourkutsche ist. Denn wir hatten ja letzte Woche schon über dieses Webcare-Ding gesprochen, diesen Blog, der da irgendwie von der Anti-Sucht-Stelle irgendwie betrieben wird. Und wurde ja unter anderem diese Nina Kiel da auch zitiert, also halt uns schon und unseren Zuschauern schon bekannte, ja, Leute, die kritisieren aus einer feministischen, mit anderen Worten, komplett verdrehten Perspektive, wo man dann nur sehen will, was man halt sehen will oder sehen kann, was man sehen will. Und die Tamara Wernli ist ja auch aus der Schweiz. Die spielt ja wohl auch ganz gerne. Also ich nehme das einfach mal an. Sie hat zwar auch schon Videos gedreht, wo sie da irgendwie Call of Duty zockt und so. Aber ja, wir sind ja anständige Journalisten, die sagen mutmaßlich. Auf jeden Fall. Ja, also spielt sie wohl ziemlich gerne und auch unterschiedliche Sachen und auch eher Computerspiele. Also nicht nur Handy-Games, was ja immer dieses Ding ist, wo man dann irgendwie auf die 50-50 kommen will mit Frauen und Männern und so. Und nimmt das halt eben hier gnadenlos auseinander. Also diese ganzen bekloppten Grundannahmen von diesem Webcare-Ding mit, oh mein Gott, dekorative Randerscheinung und Belohnung und bla bla bla, was Frauen angeblich in Spielen immer nur sind. Ja, und ja, fand ich sehr gut. Und auch der Hashtag Gamergate fand ich auch sehr gut. Endlich wieder mal vernünftig benutzt von der Journalistin. Die Geschichte. Ja. Kommen wir zu einem, sieht ein bisschen seltsam aus, aber egal. Kommen wir zu dem Ereignis, was die Nachrichten auch geprägt hat diese Woche. Ein schwarzes Loch wurde fotografiert. Beziehungsweise der Event-Horizont wurde fotografiert, weil das schwarze Loch selber kann man ja nicht sehen. Und ja, das ist sehr interessant. Da gab es einige Erklärbär-Videos wieder dazu, wie man schwarze Löcher fotografiert und so weiter und so fort. Und sehr hoch gelobt in dem Zusammenhang wurde eine Mitarbeiterin des Teams, die, die Frau Baumann. Und zwar war die in der Rolle, dass die teilweise das Team zusammengestellt hat, die Pressearbeit gemacht hat, Vorträge gehalten hat über dieses Thema, die auch teilweise ganz gut und eindrücklich sind. Und sie hat halt einen Vorschlag gemacht, wie man einen gewissen Algorithmus benutzen kann, um ein Foto zu erzeugen von diesem schwarzen Loch. Im Endeffekt ist es allerdings so gewesen, dass ein anderer Algorithmus als dieser Algorithmus benutzt wurde und sie beim tatsächlichen Projekt nur eine ganz kleine Rolle gespielt hat, aber weil sie vorher und während des Projektes halt so eine exponierte Position hatte, weil sie die Pressearbeit gemacht hat, weil sie die Vorträge gemacht hat, weil sie halt auch sie ist ja eine charismatische Person, ja, sieht gut aus, macht gut Pressearbeit, ja, ist allerdings auch fachlich kompetent, allerdings hat sie nicht so einen großen Anteil an dem Erfolg gehabt, wie es im Nachhinein in der Presse dargestellt wurde. Weil ich habe wirklich Artikel gelesen, in denen stand, ohne diese Frau wäre das ganze Projekt nie zustande gekommen oder solche Sachen. Ja, was absoluter Blödsinn ist. Ja, hier sehen wir einen Tweet eingeblendet, wo ein bisschen zusammengefasst wurde, wie die tatsächliche Beteiligung der Dame an diesem Projekt war, um das einfach mal als Kontrast darzustellen zur Presseberichterstattung. Und hier in dem Bild sieht man einen Ausschnitt von GitHub, wo dieses Projekt quasi in Kollaboration mit verschiedenen Personen gebaut wurde. Das ist doch auch von GitHub, oder? Ich glaube. Auf jeden Fall von einer Programmierplattform, wo die Leute halt zusammenarbeiten, um diesen Code zu programmieren. Und hier einfach nur ein Ausschnitt von der von der Beteiligung grafisch dargestellt. Man sieht, es ist nicht sehr überragend. Sie hat gen Ende hin einige Sachen beigetragen. Und rechts sind einige Sachen gehighlightet, die Beiträge ein bisschen präziser darstellen. Da geht es darum, dass irgendwelche Farben geändert wurden in irgendwelchen Auswahlkriterien oder irgendwelche Codes, die andere Leute an sich geschrieben haben, nur von ihr implementiert wurden dort. Ja, also wie gesagt, die Tatsache, dass es so dargestellt wurde, dass diese Dame quasi der Lynchpin war, der ganzen Organisation, und dass ohne die überhaupt nichts funktioniert hätte in einem Team von über 200 Leuten. Aber das, Price, überleg doch mal, wenn die nicht die Möglichkeit gehabt hätten, die Schriftgröße zu ändern in der Farbbar, da wäre doch nichts gegangen. Ja, man muss aber auch sagen, das sind jetzt hier vier Commits von ein paar mehr, die sie gemacht hat. Also wir können von außen jetzt auch nicht sagen, ob sie Anteil an den Algorithmen oder... Ja, ich mache mich ja auch nur lustig, aber im Endeffekt ist es mal wieder so wie immer halt eben... Ich habe ja schon gesagt, genau deswegen, das ist nur ein Ausschnitt von dem, die hat auch sinnvolle Sachen gemacht, aber der Großteil der Sachen war halt mehr auf dem Niveau und der Grundalgorithmus, den sie vorgeschlagen hatte, ist im Endeffekt nicht genommen worden. Und das Ding ist aber doch, ich wollte noch einen Nachsatz bringen, ich denke halt, das Problem ist halt die Presse wieder mal. Ja, eben. Ja, die Medien, die halt das aufblasen wollen, die unbedingt die Story über die unglaublich unersetzbare, das war übrigens der Spiegel, der geschrieben hat, ohne diese Frau wäre das nicht möglich gewesen. Ja, die Welt hat es, glaube ich, so ähnlich formuliert und ja, ich habe es auch häufig gelesen. Vielleicht wird man irgendwann auf unsere Zeit zurückgucken und wird es die Greta-Epoche nennen, weil lauter Gretas überall aufgetaucht sind. Die IT-Greta und die Klima-Greta und die Geschichte. Da muss ich direkt an den Berliner Bischof denken, der gesagt hat, oh, die Freitagsdemonstration mit Greta, das ist wie Jesus. Ja, oder an den anderen Bischof, der irgendwie 50.000 Euro aus dem Kirchenvermögen an die letzte verbliebene Seenotrettungsgeschichte überwiesen hat, damit die da unten weiter Leute nach Malta zwingen können. Also die Malteser zwingen können, sie irgendwie aufzunehmen und dann auszuschütten. Tja, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, vielleicht hat es ja irgendwer tatsächlich nicht mitbekommen, das ist deswegen so faszinierend, weil das Objekt, was aufgenommen wurde, das Schwarze Loch in der Galaxie M87, das ist so weit entfernt und obwohl das Schwarze Loch riesig groß ist, ist es so weit entfernt, dass es so ein kleines Objekt ist, dass es mit einem einzelnen Teleskop nicht hätte aufgenommen werden können. Deswegen musste man quasi eine Teleskoplinse, die den Durchmesser der Erde fast hat, simulieren, indem man mehrere Teleskope parallel schaltete. Und das ist das erste Mal, dass man so ein großes Projekt gemacht hat. Und das ist das wirklich Relevante an der Sache. Nicht, dass die Dame das gemacht hat, sondern dass es der Standard der Kooperation und die Technik ist jetzt so weit, dass so etwas möglich ist, ja, ein Teleskop zu simulieren, was die Größe der Welt hat. Ja, das ist faszinierend. Und noch ein interessanter Nebenaspekt. Wir haben ja die Theorie gehabt, dass es im Zentrum der Galaxis ein schwarzes Loch gibt. So, das ist ja immer noch eine Theorie. Das ist ja bis zu dem Punkt eine Theorie, zu dem man nachweisen kann, dass dieses schwarze Loch tatsächlich da ist. Dieses schwarze Loch, was jetzt aufgenommen wurde, ist ein anderes schwarzes Loch, aber es ist das erste, was man wirklich nachweisen konnte. Und jetzt wird halt mit Hochdruck dann gearbeitet, auch das schwarze Loch, was im Zentrum unserer Galaxie ist, nachzuweisen. Also das ist der eigentliche, wirkliche wissenschaftliche Durchbruch. Ja, aber ich glaube immer noch, also ja, simulieren, dass die Frauen unersetzbar sind, ist auf jeden Fall schwieriger, ja. Ja, der Herr Bittner, der hat mich auch sehr glücklich gemacht mal wieder diese Woche. Der ist ja einer der Leute, die am meisten dabei sind im Moment, viel von diesem Auswüchsen des Journalismus zu kritisieren, die wir ja hier schon auch schon seit Jahren kritisieren. Und jetzt hat er hier Journalisten sollten über politisch Aktive wachen, nicht politisch aktive Aktivisten sein. Mein Plädoyer gegen den Haltungsjournalismus heute in die Zeit. Habe ich nicht gelesen, den Artikel. Musste ich mir jetzt eine Zeit für kaufen wahrscheinlich, denke ich mal. Aber so vom Tenor klingt das ja schon mal ganz gut. Ein paar Tweets davon gelesen. Und du brummst gerade und bist sehr leise, Mann. Faden runter steht hier auf jeden Fall. Was ja auch schon mal gut klingt. Und apropos Aktivismus und Journalismus und so, die Dame hier war, wie hieß sie, Caroline Mohr oder so? Genau. Die war ja auch eine von denen, die ganze Zeit immer rangezogen wurden, wenn es um Hassposting und die Leute kommen nicht damit klar, dass ich eine Frau bin und tralala irgendwie geht. Die war, glaube ich, von Spiegel Online Redaktionsleiterin oder so, Chefin vom Dienst, irgend sowas. Und ja, jetzt ist sie einfach mal zur SPD gewechselt, auf jeden Fall. Die arbeitet jetzt quasi in der Pressestelle von der SPD als PR-Dame. Ja. Ist da Bescheid. Wo wir es doch letztens erst irgendwie im Stream davor davon hatten, wie sehr das irgendwie zu verschwimmen droht. Hm. Mit der Lobbyarbeit und der politischen Arbeit und der journalistischen Arbeit. Ne? Ja, scheint ja gar kein Problem zu sein. Ne? Also kann man mal eben. Naja, gut, aber auf der anderen Seite kann sie ihre Haltung jetzt voll ausleben. Ja, eben meine ich auch damit. Also da muss man sich, glaube ich, gar nicht groß verbiegen dann. Ne? Also jetzt Journalist sein oder für eine Partei arbeiten. What's the difference? Im Newsroom heißt das, dass die Pressemitteilungen schreiben wird oder dass sie die Social Media Accounts bedient? Newsroom. Ich gehe mal eher von Social Media Accounts auch aus, weil sowas hat sie ja beim Spiegel, glaube ich, auch gemacht. Irgendwie. Ja, es gab auch Leute, also als ich diesen Tweet gefunden hatte, da war der zitiert, ich weiß nicht mehr von wem, aber auch von jemandem, der sich über diesen Begriff Newsroom auf jeden Fall ziemlich gestört hat, der ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Also Newsroom ist ja eigentlich auch was es in Zeitungen, Verlagen und so gibt und nicht irgendwas, was es bei Parteien gibt. Also. Naja, aber guck mal, die haben ja auch einige Mitarbeiter, die eigentlich nicht in Parteivorstände gehören, wenn man sich hier benehmen anguckt. Also passt schon. Ist SPD. Ja, auch wieder wahr, ja. Ja, hier haben wir eine kleine Meldung vom Deutschen Hochschulverband. Und ja, die haben eine Konferenz gehabt in Berlin. 69. ist bestehen. Und ja, also das ist einfach eine absolute Leseempfehlung, obwohl sie gar nicht so lang ist. Ich kann halt einfach alles nur unterschreiben, was hier steht, ja, was der Herr Kempen hier gesagt hat. Ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis lebt vom leidenschaftlichen, heftigen und kontroversen Ringen um Thesen, Fakten, Argumente und Beweise. An Universitäten muss daher jede Studentin und jeder Student sowie jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler seine Forschungsergebnisse, Thesen und Ansichten ohne Angst zur Diskussion stellen können. Widersprechende Meinungen müssen respektiert und ausgehalten werden. Differenzen zu Andersdenkenden sind im argumentativen Streit auszutragen, nicht mit Boykott, Bashing, Mobbing oder gar Gewalt. Soweit es sich um den Versuch handelt, die Äußerung wissenschaftlicher Auffassungen zu unterbinden, ist das einer Universität nicht würdig. Die Universität muss Teil und Forum der gesellschaftlichen Debatte sein. Ein Rückzug in den Elfenbeinturm schadet ihr selber. So, also das kann man ja eigentlich nur unterschreiben. Und weiter sagt er, ihre wichtige Aufgabe, Debatten anzustoßen und zu strukturieren, können Universitäten nur ausfüllen, wenn sie nicht denjenigen nachgeben, die sie maßregeln wollen, am lautesten schreien, mit Gewalt drohen oder sie sogar anwenden. Also, da gibt's nichts hinzuzufügen. Ja, doch, vielleicht eventuell schon. Nimm das Antifa. Kann man doch nach dem Schlusssatz hinzufügen. Weil ich denke an diese Gruppe war das wahrscheinlich gerichtet. Also ich kann mir keine andere vorstellen, die jetzt unbedingt gemeint sein sollte mit Gewalt und so an Universitäten. Immer gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, definitiv. Also ich finde das sehr gut, dass sich da überhaupt Gedanken gemacht werden, weil ich hätte echt schon befürchtet, dass es in Deutschland, wo man ja, also sowas wie FIRE, diese Foundation for Dingsbums in Education, vergessen, wie es genau heißt, aber das ist ja so eine NGO in Amerika, die ganz stark darauf pocht, dass halt die amerikanischen Redefreiheitssachen an Universitäten eingehalten werden. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Ne? Und die zig Leute, dieser Chef von denen hat das auch schon gesagt in Interviews, dass ständig irgendwie Leute aus Europa und so auf ihn zugehen und sagen, hier, mach doch mal einen Ableger irgendwie. Und er denen immer sagt so, nee, können wir nicht machen, weil wir sind halt für amerikanisches Recht ausgelegt und in Europa gibt es halt andere Vorstellungen und da gibt es solche Ansprüche und so, wie man hier irgendwie, die wir halt, auf die wir pochen, die gibt es da gar nicht. Und deswegen habe ich schon gedacht, irgendwie hier in Deutschland ist alles verloren. Ne? Also wenn die sich da einfach nur einschüchtern lassen von den Leuten und du hast hier keine Redefreiheit oder so, wo du sagen kannst, so, nee, ihr müsst jetzt aber mal, weil wir öffentlich gefördert sind oder so, könnt ihr nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt alles irgendwie so, wie die Leute, die uns hier am Rumschreien sind und irgendwie meinen, das ist sonst Rassismus oder was weiß ich nicht, was das haben wollen. Ne? Also ja, eine andere Aspekt, die mir auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass alle demokratisch legitimierten Parteien auch ein Rederecht haben müssen, jenseits der wissenschaftlichen Betätigung, weil das auch Teil der Universitäten ist, die politische Bildung. Und ja, also das ist ja der Punkt, dafür haben wir ja die Gesetze, ja, und man kann die AfD jetzt so scheiße finden, wie man will, ich finde die auch nicht gut, ja, aber solange sie nicht verboten sind und solange sie eine repräsentative Partei sind und gewählt werden, dann kann man die nicht deplattformen an solchen Institutionen wie Universitäten, weil das halt den Raum schafft für ganz andere Sachen, die dem folgen. Ich finde trotzdem, dass man das präziser und kürzer ausdrücken kann, was Sie da in dem langen Wurmfortsatz gesagt haben. Man sagt einfach, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Genau. Und geht in den Wald. Ja. Lasst euch nicht. Nee, aber wir sind noch nicht am Ende. Tschüss, bis nächste Woche. Heute mal kurz. Das wäre was. Ja. Ja, das hier ist von der FDP. Die wollte diese Woche die liberale Demokratie in Europa stützen. Das Ganze ist wohl so ein bisschen Anspielung auf diesen Spruch vom Orban, dass er halt irgendwie die illiberale Demokratie präferiert. Und dieser Antrag ist auf jeden Fall viel Allgemeinkram. Und ich glaube, diesen Punkt 6 fand ich irgendwie ganz interessant. Weil sie hier schreiben, genau, das Modell der liberalen Demokratie wird sowohl durch Populisten innerhalb der EU als auch durch staatliche und nichtstaatliche Akteure außerhalb der EU in Frage gestellt. Durch Modelle wie die illiberale oder die souveräne Demokratie werden autoritäre Staatsvorstellungen mit dem Begriff der Demokratie verbunden, um diese von den Grund- und Menschenrechten und dem Rechtsstaat zu entkoppeln. Und an dieser Stelle fehlt eigentlich was. Also so weit kann ich da jetzt gar nicht so richtig widersprechen. Ich weiß zwar nicht, was man da jetzt politisch irgendwie machen soll, aber oder ob das schlau ist, da politisch was zu machen. Aber was hier auf jeden Fall steht, meines Erachtens nach, ist die geschlechtergerechte Demokratie. Ne? Das ist nämlich auch so ein Modell, wo man Demokratie dranhängt und autoritäre Staatsvorstellungen irgendwie dann mit dem Begriff der Demokratie verbinden will, meiner Ansicht nach. Absolut. Und damit Grund- und Menschenrechten vom Rechtsstaat entkoppeln möchte. Das wird ja auch in Artikel 7 nochmal präzisiert. Sie stellen Institutionen der liberalen Demokratie in Frage, untergraben die Grund- und Menschenrechte und setzen auf bewusste Desinformation. Besser kann man Feminismus kaum beschreiben. Ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem des Ganzen. Dass sie da meinen halt, dass es nur eine Sorte von Leuten gibt, die diese ganzen Dinge irgendwie betreiben, die man da in Frage stellen sollte und so. Ja, unter diesem Hintergrund ist es auf jeden Fall ein ziemlicher Humbug. Ja, kommen wir zum Splinternet-Trend. Ja, das Internet, wie wir es kennen, das wird es bald nicht mehr so geben. Das ist, denke ich mal, uns allen klar. Und es werden jetzt einfach mal immer mehr, es kommen immer mehr Gesetze zutage, die einfach das Internet in seinen Grundfesten wirklich einschränken wollen. Mit Begründungen, die man so oder so sehen kann. Ja, und hier geht es mal nicht um Artikel 13 und auch nicht um, hier geht es jetzt mal um England, nicht mal um die Pornofilter, ja, über die redet ja schon keiner mehr, aber gut. Im Endeffekt hat jetzt Großbritannien ein White Paper veröffentlicht, was Online Safety Laws quasi festschreiben soll. Und da stehen Sachen drin, die sind sehr ambitioniert. Es geht wie immer um Kinder und solche Sachen. Aber halt, wir können ja gleich zu hinswitchen, aber ich habe das auch noch offen. Aber was ich hier schon mal so unglaublich, deswegen habe ich dieses Jahr mit reingenommen, ist dieses UK is the safest place in the world to be online. Genau. Das ist einfach so ein Spruch. Also, ich meine, in einem weltweiten Netz ist dann UK der safest place. Ja, ja, der safe space ist das dann wahrscheinlich. Safest space hätten sie es lieber nennen sollen, ja. Naja, auf seine Art war Hitler Deutschland vor 39 auch ein Safe Space. Also, wenn man alles ruhig stellt und gleichschaltet und den Leuten den Mund verbietet, ist es friedlich. Das ist oft so. Naja, das hat damals nicht funktioniert und das funktioniert auch nicht so oft. Es gibt halt immer Ausweichmechanismen. Aber hier ist es ja so, das ist auch eins der besten Zitate aus dem ganzen Artikel. The era of self-regulation for online companies is over. We want the UK to be the safest place in the world to go online and the best place to start and grow a digital business. And our proposals for new laws will help make sure everyone in our country can enjoy the internet safely. Ja, aus dem Land, ist da dann wirklich das Wort in Anführungszeichen, weil inwieweit man dann das noch enjoyen kann, das ist fraglich. Das Land, in dem Polizisten Bastelscheren einsammeln, damit Schulen safe werden. Sicherheit auf jeden Fall. Total gute Sicherheit. The government wants the UK to be the safest place in the world to go online and the best place to start and grow a digital business. Given the prevalence of illegal and harmful content online and the level of public concern about online harms, not just in the UK, but worldwide, we believe that the digital economy urgently needs a new regulatory framework to improve our citizens' safety online. Ja, der Public Concern about Online Harms, not just in the UK and worldwide, den habt ihr selber gemacht. Das ist immer toll, wenn man was selber macht und dann sagt, das ist aber so schlimm, dass wir das regulieren müssen. Das hat auch noch nie irgendwie eine Regierung auf die Schiene probiert. Also das ist ein ganz neuer Trick. Mit Jugendschutz hat das nichts mehr zu tun, oder? Wir sagen, wir machen jetzt echt mal mit Ausweisung oder sowas. Illegal and unacceptable content and activities widespread online and UK users are concerned about what they see and experience on the internet. Was für eine Behauptung. Ja, es gibt sicher ein paar Leute, die sind irgendwie concerned. Aber die sind wegen allem concerned. Ja. Also, ich verstehe nicht, wie man so eine Feststellung tätigen kann. Ja, vor allen Dingen irgendwelche Leute sind irgendwie angepisst, deswegen Gesetz. Genau. Manche Leute machen sich Sorgen, also brauchen wir ein Gesetz. Ja. Feminist groups use the internet to spread propaganda designed to radicalize vulnerable people. Oh no, terrorist groups, sorry. And distribute material designed to aid or enable terrorist attacks. Yeah. There are also examples of terrorists broadcasting attacks live on social media. Yeah, einer, soweit ich weiß, oder? Child sex offenders, natürlich. Alles das Internet schuld. Alles gefährlich. Außerdem, there is also a real danger that hostile actors use online disinformation to undermine our democratic values and principles. Das macht ihr schon selber, indem ihr jeden erstmal unter Verdacht stellt. Vor allem die Pornogucker, die sich bei euch erstmal anmelden müssen. Rival criminal gangs use social media. Ja, ist doch schön. In der Zeit stechen sie sich nicht gegenseitig ab, solange sie was tippen. Ja, also so, das sind so, hier wird auch wieder alles herbeigezogen, was man an negativen Dingen finden kann. Aber das Lustige ist ja, das sind ja keine Sachen, die nur im Internet passieren. Ja. Es gibt auch im echten Leben Leute, die sich entblößen. Da hätten wir dann unacceptable content und concern und so. Es gibt im echten Leben Terroranschläge. Es gibt im echten Leben Beeinflussungskampagnen von anderen Staaten. Ja, gibt's. Ja, aber teilweise benutzen sie das ja auch quasi nur als Argument dann, dass sie dann sagen, ja, das kann ja dann im Internet nicht okay sein, wenn es im echten Leben ja schon verboten ist. Und deswegen müssen wir jetzt verbieten, was schon verboten ist. Und dann gibt es Netz-DGs und lauter so ein Kram. Ne? Also ich meine, die Argumentation kennen wir jetzt schon gut. Also. Ja, und dann our vision is for a free, open and secure Internet. Freedom of expression online. Ja, aber ist das mit dem Open dann nicht so gut, wenn man dann nicht machen kann, was man will, wenn es open ist, dann muss man eben geschlossene Gruppen machen oder so. Therefore we need rules and norms for the Internet that discourage harmful behavior. Ja, das sind halt die ganzen Begründungen, die wir immer haben. Kommen wir jetzt mal zum Eingemachten. Nee, das waren schon die Visionen. Ja, gut, das sind die Visionen. Aber kommen wir mal zu dem, was sie tatsächlich umsetzen wollen. Erstmal prägen die quasi einen neuen Begriff, den wir hier in Deutschland als das Fürsorgeprinzip kennen. Ja, Fürsorgeprinzip ist das ein Begriff. Das ist quasi das Prinzip, dass bevor ein Produkt auf den Markt geworfen werden kann, ausgeschlossen werden muss, dass es irgendwelche Schäden verursacht. Gesundheitlich, was auch immer. So, Fürsorgeprinzip. Das gibt es ja so nicht in den angelsächsischen Ländern. Ja, das wird hiermit eingeführt. Und zwar soll quasi dieses Fürsorgeprinzip für die Online-Media-Companies, Disseminating-Companies gelten. Hier sieht man direkt die Parallele zu dem, wie es halt auch in der europäischen Copyright-Richtlinie ist. Es geht halt um diese Content-Publishing-Services, Plattforms. Ja. Und dieses Duty of Care, das heißt, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr durchsetzbar sein werden. Ja, deswegen heißt es, wurde ja auch gesagt, the era of self-regulation is over. Konkret geht es darum, dass es eine Art von Upload-Filter geben muss, ja, beziehungsweise eine Datenbank, die uploadet Content auf Merkmale von Kinderpornografie oder sowas abscannt und dann flaggt und meldet automatisch. Das müssen die Dinger im Hintergrund haben. Wie das genau ausgestaltet wird, wird noch diskutiert. Kann mir jemand erklären, was die Leute daran hindert, ihre illegale Pornografie zu verschlüsseln und zu verschicken? Ja, das Verschlüsselung ist nochmal ein separates Thema. Aber es geht ja jetzt um die Social Media Plattforms, ja, so, und es geht halt immer darum, hier, das ist, dann ziehe ich das direkt mal davor. Es geht ja nicht, in England geht es jetzt nicht nur darum, dass, wie es in der europäischen Richtlinie steht, wenn ein Verstoß vorliegt, der Verstoß sofort geahndet werden kann mit einem Bußgeld. Nein, nein, nein. In England ist es so, dass vorgesehen ist, dass die Firmenchefs, die repräsentativen Firmenchefs in den jeweiligen Ländern dafür privat haften. Nicht das Unternehmen, sondern die CEOs. Ha, das ist ein ziemlicher Knaller. So, ob das im Endeffekt in der Umsetzung auch so drin bleibt, ist fraglich, weil das wäre ziemlich krass. Ziemlich krass, so. Und auch wirklich eine Abschreckungsmaßnahme, eine extreme Abschreckungsmaßnahme. Dann geht es um ein Beschwerdesystem, das innerhalb von einem gewissen Zeitraum, wenn irgendwelche Beschwerden eingehen, auf diese Beschwerden eingegangen werden muss, dass da ein System vorgehalten werden muss für. Dann, wenn es um Nachrichten-Content geht, dann muss vorgehalten werden, dass es eine sogenannte Fact-Checking-Option gibt. Gut, das hat Facebook und sowas ja jetzt schon implementiert. Wenn da irgendwie ein Nachrichtending geteilt wird, dann steht da drunter entweder ein Wikipedia-Ausschnitt oder ein anderer Artikel von den Fact-Checkern, bla. Ja, also das wird hier auch nochmal kodifiziert. Und was auch kodifiziert wird, wird eine ähnliche Sache, wie sie jetzt den Kanadiern und den Franzosen ja schon zum Verhängnis geworden ist. Ja, wenn während Wahlperioden Werbeanzeigen geschaltet werden, dann muss da nachvollziehbar sein, wer die Finanziers sind. Das ist ja auch drin. Weiterhin ist hier drin ein sogenanntes Safety-by-Design-Framework. Und dieses Safety-by-Design-Framework heißt nichts anderes, dass, bevor Apps und Programme und Webseiten-Frameworks quasi etabliert werden können und genutzt werden können, müssen die vom Staat erstmal zertifiziert werden. Yay. Und dann noch eine Media Literacy Strategy, aber da geht es nur um, ja, das ist das Übliche, wir müssen die Leute aufklären, sie wissen zu wenig, da können wir ja denken, was wir wollen. Ja, das Online-Hubs White Paper, ziemlicher Klopper. Ziemlicher Klopper. Also auch wenn UK nicht mehr Teil der EU sein sollte, was ja, die machen ihre eigenen Gesetze. Was ich noch interessant fand, ist mit einer der späteren Punkte in dem Ding, Online Abuse of Public Figures. Also in recent years we have seen a worrying rise in the amount of abuse, harassment and intimidation directed at those in the public life. Much of this abuse happens on social media. Und dann gleich als erster Punkt, an international survey of female journalists found 2/3 had experienced online abuse, death or rape threats, sexist comments, cyberstalking, account impersonation and obscene messages. Super. Da haben wir auch wieder alles zusammengeworfen, um auf eine möglichst hohe Prozentzahl zu kommen. Death or rape threats, sexist comments, cyberstalking, account impersonation and obscene messages. Ja, sollen die in dem Abwaschstreich miterledigen. Ich auch. Almost half did not report the abuse they had received. Ja. Warum nicht? And 2/5 admitted to self-censorship in the face of this abuse. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt rausgehen würde und ich will meine politische Meinung und das Volk schreien, also stelle ich mich am Samstag auf den Marktplatz und fange an zu proklamieren. Da wirft mir vielleicht auch jemand eine Tomate an den Kopf irgendwann oder so. Also ich verstehe nicht so ganz, warum Gesprächsdynamik und solche Dinge halt einfach nicht berücksichtigt werden. Ja, ich meine, Selbstzensur ist auch nochmal was anderes, als sich vorher zu überlegen, was man denn so schreibt. Ja, ich zensiere mich ja auch selbst. Also. Ja, nur man korrigiert sich doch einfach mal oder so. Naja, aber man will ja auch zum Beispiel auf Twitter halt nicht gebannt werden. Dann muss man halt kreativ formulieren. Richtig. Ja, weiter geht's mit dem Splinternet. Und zwar, Russland erwägt ja schon seit einiger Zeit, dass sie sich mit ihrer Internetinfrastruktur so ein bisschen unabhängiger vom Ausland machen. So. Also man kann das jetzt auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Entweder man nimmt die China-Variante und sagt, okay, Russland will sein Internet dicht machen und mehr zensieren und ja, wie China halt. Ja. Vielleicht Europa bald auch, kleiner Nebensatz. Oder man kann es so interpretieren, dass Russland sagt, okay, wir haben die ganze Zeit diese Sanktionen aus dem Ausland und ob das immer so gerechtfertigt ist, sei es drum, und es wird immer mal irgendwie abgeschaltet und nicht mal, wenn unser Präsident fliegt, funktioniert GPS vernünftig. Wir wollen einfach das System in unserem Land redundant machen, dass wir halt unsere Infrastruktur national leisten können, selbst wenn es irgendwelche Sanktionen aus dem Ausland gibt. So. Ja, das hat im Endeffekt, wie gesagt, kann in die eine oder die andere Richtung gehen. Ja. Muss jetzt jeder überlegen, was er denkt, was da passieren wird. Ja. Ich glaube, das ist beides ein bisschen richtig, oder? Bitte? Beides ein bisschen richtig, würde ich mal vermuten. Ja, also, wie gesagt, das kann man nicht sagen, aber es ist seit Jahren im Gespräch, dass es immer gemacht wird und jetzt ist das Gesetz dazu verabschiedet worden. Konkret geht es halt auch darum, weißt du, wenn du sowas hast wie Netflix, ja, dass Netflix eine Bufferbox stehen hat, irgendwo auf russischem Territorium, was sie eh schon haben. Ich denke mal auch, vielleicht sollte Russland da das besser verkaufen. Vielleicht sollten sie, wir haben gesehen, gibt viele schreckliche Sachen im Internet. Und wir schützen russische Bürger davor, sich den ganzen Dreck anzusehen. Dann könnten die genauso wie die Engländer argumentieren. Aber auf dem Russland-Artikel sind natürlich oben Rotarmee-Soldaten und so. Da framen wir das als Zensur und bei den Briten framen wir es als Durchbruch für die Menschenrechte. Wunderbar. Ja, das ist halt der Punkt. Es hat halt sehr ähnliche Parallelen dazu, deswegen sage ich auch, das ist das Splinternet. Ja, das gesplinterte Internet. Ja, da hast du China, Amerika, Europa, Russland und wer weiß, wer noch sein eigenes Intranet hat. Das ist bestimmt nur Beispiel, das denke ich auch, dass andere Länder noch nachziehen werden. Kann mir gut vorstellen. Tja, kommen wir zur EU. Die EU hat gerade im, die will eine neue Terrorregulierungsdirektive erlassen. Geht auch wieder ums gleiche Thema. Was wird online veröffentlicht? Was muss online gelöscht werden? Und was steht auf irgendwelchen Listen, die nicht mehr erwünscht sind? Ja, und im Endeffekt ist es so, dass da ja schon EU-Behörden sind, die, auch wenn diese Terrorfilter jetzt noch nicht implementiert werden, schon mal die Listen anlegen und die Warnungen ausgeben. Kennen wir ja auch schon von anderen Institutionen, in Anführungszeichen. Aber ja, wie es so oft ist, da wird einfach mit einem breiten Netz gefischt und da sind einfach auch sehr viele archivierte Sachen von archive.org in diesem Netz gelandet. Unter anderem das Gutenberg-Archiv. Ja, und ich meine, das Gutenberg-Archiv, das sollte man, ja, das muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist das Gutenberg-Archiv. Ja, also das als Terror zu deklarieren, das ist vielleicht ist das so ein Zufall, der mit Artikel 13 zusammenhängt. Nee, es hängt konkret mit der Terrorregulierung zusammen. Ja, also ja, aber vielleicht haben die gesagt, hier könnt ihr das mal verschwinden lassen. Die Leute brauchen keine kostenlosen Bücher. Ja, einerseits, ich würde da schon eher sagen, da ist einfach mit einem zu breiten Netz gefischt worden, was ja das Problem nicht kleiner macht. Ja, dass da absichtlich irgendwie Projekt Gutenberg irgendwie ins Visier gekommen ist, das bezweifle ich. Ja, das muss ja alles technisch sein. Nein. Mein Hut wird schon ganz warm. Gutenberg hat noch keine Clown-Nase an. Ich glaube, die sind noch nicht so im Visier. Honk. Aber die Terrorregulierung, die sieht ja im Endeffekt vor, dass die Infrastruktur der, ich weiß nicht mal, vielleicht sogar auf ISP-Ebene, aber zumindest auf Provider-Ebene vorsehen muss, dass innerhalb von einer Stunde nach Meldung der Content gelöscht werden kann. Das wird noch diskutiert und da werden wir wahrscheinlich auch noch mal weiter drüber sprechen. Ja, Lex YouTube. Ich habe den Artikel eingereicht, aber ich muss zugeben, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, warum. Einmal mit Profis. vielleicht kann ja einer von euch was dazu sagen. Bin mir nicht so ganz sicher. Ja, ich meine, das ist da jetzt nur nochmal Nachklappe auf die Entscheidung, so wie das aussieht, oder? Ist ja auch schon, jawohl, ist erst zwei Tage alt. Musste sich morgen noch in den Agrarrat oder was? In den Agrarrat, stimmt. Ja. Es ist unglaublich. Jetzt fischt er den einzigen Artikel raus, den ich nicht gelesen habe. Mist. Naja, aber gut, da steht ja oben drin, was da steht. ARD, ja. ZDF und Deutschlandradio zahlen nur begrenzt Steuern. Genau, und der Rechnungshof mahnt das an, wie es seine Aufgabe ist, sagen wir mal. Ob es helfen wird, darf man bezweifeln. Aber warum? Warum zahlen die nur runtergesetzte Steuern? Auch Materialkäufe der Bundeswehr und Managergehälter werden gerufen. Weil die nicht produktiv tätig sind. Da sind sicher ganz viele Leute, die so freiberuflich tätig sind, dann nicht produktiv tätig sind. Das heißt, die machen dann irgendwie auf Künstler und führen dann keine Mehrwertsteuer. Ich kann mir eher vorstellen, dass es da spezielle Regelungen gibt, dass ARD und ZDF halt gesenkte Steuern. Das ist natürlich auch möglich, glaube ich. Ja, das ist ja das Gleiche wie bei den Kirchen. Das finde ich auch lustig, dass sie sowas hier nicht reinschreiben. Ne? Bei Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das wäre ja quasi so, als wenn sich der Staat rechts was rausnimmt und links wieder reinpackt. Ne? Also, das ist halt einer der Gründe. Rechnerisch machen sie das aber häufig. Und ein weiterer Splinternet-Artikel, beziehungsweise hier ein Gesetzesvorschlag aus Amerika. HR 492 ist jetzt vorgeschlagen worden. Ist schon ein bisschen was her, aber es wird jetzt in den legislativen Prozess einfließen und ganz konkret geht es hier darum, dass das Privileg von, also dass das sogenannte Plattformprivileg nach Section 230 abgeschafft werden soll. Heißt, Plattformen haften ja nicht für den Content, den sie zur Verfügung stellen in Amerika. Ja, da wird immer das Beispiel genommen, wenn man mit jemandem telefoniert und man verabredet, sich ein Verbrechen zu begehen, haftet die Telefongesellschaft nicht dafür. Weil die Telefongesellschaft ja nicht eingreift, weil die keinen redaktionellen Eingriff tätigt. So, und mit diesem, und das ist genau der Punkt. Inwieweit, wann ist es eine redaktionelle Einflussnahme, wenn Facebook, Google, andere Social-Media-Plattformen oder andere Plattformen, die dafür geeignet sind, copyrighted Material zu verbreiten. Da, hier fällt mir wieder auf, dass das wieder wortgleich ist mit dem DSM europäischen Text, aber das nur nebenbei. Im Endeffekt wird damit die Haftung eingeführt für Facebook. Ja, wenn irgendwelche Leute bei Facebook Lügen verbreiten, haftet Facebook normalerweise nicht dafür. Wenn dieses Gesetz durchgeht, dann schon. Ja. Und in Amerika gibt es ja schon SESTA und FOSTA, was im Zusammenhang mit Terrorfinanzierung und jeglichem, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat, schon dieses Privileg aushebelt. Und mit diesem Text würde das Privileg auf allen Plattformen ausgehebelt, die irgendwelche Eingriffe machen. Ja? So, also jeglicher Eingriff würde dann als redaktionell gelten. Ja, das würde das Geschäftsmodell von einigen Leuten sehr beeinflussen, sag ich mal. Und weiter Splinternet, hier jetzt aus Österreich. Aus für anonyme Postings ab 2020. Ja, wie sie es genau machen wollen, ist noch nicht klar. Die wollen das wahrscheinlich ähnlich so machen wie bei uns mit diesem elektronischen Personalausweis, dass man sich da eindeutig identifizieren kann und dann so ein Kartenlesegerät braucht oder was auch immer. Aber ja, wunderbar. Vielleicht haben wir da österreichische Zuhörer, die uns dann noch ein paar mehr Infos haben. Ich habe da nicht so viel zu gefunden. Allerdings scheint es halt so zu sein, wie es sich anhört. Und es wird wieder mit dem Üblichen begründet. Was ist mit den Kindern? Was ist mit dem Hass? Was ist mit... Klar. Ich setze 5 € drauf, dass Ingrid Brodnik dieses Gesetz loben wird bei ihrem Republika-Vortrag in Wochen. Genau. Das kann also ich sein. Meine, hier wird gesagt, dass es geht hier nicht um eine Klarnamenspflicht, sondern um eine Identifizierbarkeit. Heißt, man muss sich zumindest mit seinem richtigen Namen irgendwo ausweisen, auch wenn bei der Plattform oder wo es auch immer veröffentlicht wird. Und das muss nachvollziehbar sein für Strafverfolgungsbehörden. Ja, also es geht nicht um eine Klarnamenspflicht. Das ja, aber nicht nach außen hin, aber nach innen ja schon. Ich meine, da kann ja trotzdem der antifaschistische Aktivist oder was weiß ich nicht, was für ein Aktivist sich dann da die Sachen dann rauspicken und die dann einfach mal veröffentlichen, irgendwem hinlegen oder so. Ja, und ich denke da auch eher an so Sachen wie, diese Datenbanken, wie sicher sind die, wo diese ganzen Daten gespeichert werden? Da haben ja dann ja einige Leute Interesse darauf zuzugreifen, ne? Naja. Google Play schmeißt unabhängige Musiker raus. Ja, hier, das ist eine interessante Meldung gewesen. Google Play Music hat halt unabhängigen Musikern eine Plattform geboten, dass sie ihre Songs halt auch dort vermarkten konnten. Aber alle, die jetzt nicht bei gewissen Labeln oder bei gewissen Vermarktungsgesellschaften sind, ist jetzt gekündigt worden bis zum Ende des Monats. Das heißt, die müssen die Plattform verlassen oder auch nicht, aber sie können auf jeden Fall kein Geld mehr damit verdienen. Und im gleichen Atemzug wurde denen empfohlen, ach, da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, vielleicht kannst du ein bisschen runterscrollen, da stehen die Namen von diesen Firmen auch. Die Google hat den Künstlern quasi ans Herz gelegt, wenn ihr weiterhin bei uns machen wollt, dann wendet euch doch an die Vertriebsfirmen CD Baby, DistroKid und TuneCore. Ne? Ja, und ich habe es ja schon gesagt, eine Sache, wie diese ganze Artikel 13 Sache mit den Upload-Filtern überhaupt, wenn überhaupt, zu umgehen wäre halt nur noch Leute zuzulassen, die halt bei Vertriebsfirmen unter Vertrag sind und wo man dann nachvollziehen kann, ist das wirklich deren copyrighted Content. Ja, also Google Music geht zumindest schon mal in diese Richtung. Vielleicht gibt es auch keinerlei Zusammenhang, wer weiß. Ja, Urheberrechtsscanner auf Fotoplattform eingeführt. Ja, auch wieder eine Artikel 13 Folge. Flickr experimentiert jetzt halt mit einem Upload-Filter und die versuchen das jetzt technisch umzusetzen. Ich sag's weiterhin, ja, so insofern nicht ganz viele Ausnahmeregelungen im Gesetz festgeschrieben werden, ist es technisch nicht machbar, diesen Filter zu bauen, weil theoretisch alles von überall da drin landen müsste. Aber Flickr versucht jetzt halt es mit einer plattformbezogenen Upload-Filter-Variante und guck mal, wie weit es damit kommt. Viel Glück. Wie gesagt. Was ist denn ein Flickr? Ja, das ist eine Plattform, wo man Fotos hochladen kann und in Fotoalben verwalten und teilen kann und so weiter. Ja. Und weiter geht's mit Upload-Filtern. Jo. Die SPD will reinschreiben, was die Union fordert, aber die Union ist dagegen. Ha. Wollen Sie nicht mehr so gerne erinnern an das, was Sie mal gerne da drin haben wollten? Besser wäre es natürlich, wenn man, da hat der Becke da schon ganz recht, mal zu dem stehen würde, was man will, in Wirklichkeit. Gut, ich meine, es ist jetzt im Prinzip auch entschieden, aber immer wieder davon zu reden, dass man keine Upload-Filter wollte, obwohl man eben Lösungen befürwortet, die nichts anderes im Prinzip zulassen, ist natürlich schon einigermaßen verlogen. Ja, und wie gesagt, da wird er eben so taktiert, ne? Typisch unsere Politiker. Das ist aber auch keine Überraschung, ne? Ich meine. Spiel was Trauriges, ja. Alexa. Ja, ich meine, das ist überraschend, ist es für niemanden, genau. Nee, eben, das ist so, wer sich so ein Ding zu Hause hinstellt, ist selber schuld. Punkt, Ende, aus, vorbei. Vielleicht ja, aber es ist im Endeffekt auch so, wie sich die Zyniker wieder gedacht haben. Ja, die Daten werden für Sachen benutzt, wofür sie überhaupt nicht benutzt werden sollen. Die Aufnahmen laufen länger, als sie eigentlich laufen sollten. Und die Mitarbeiter, wenn sie ihre Kaffeepause machen, dann hören sie sich irgendwelche lustigen Sachen an von irgendwelchen Leuten und lachen sich drüber kaputt. Ja, aber dazu kommen auch noch so andere Sachen wie, dass teilweise halt die Angestellten so Sachen hören wie, wenn ein Kind verprügelt wird oder ja, wie ein Ehepaar sich streitet oder halt andere traumatisierende Sachen, wo dann halt es halt immer mehr Meldungen gibt intern, wo gesagt wird, so ja, sollen wir da nicht mal eingreifen? Und allein, dass die diese ganzen Sachen mitbekommen, zeigt, dass es an dem System irgendwie überhaupt nicht. Ja, also ich meine, jedem vernünftigen Menschen ist klar, was die nächste Stufe sein wird. Ja, wenn diese ganzen Daten anfallen, dass es dann irgendwann genutzt wird, dass beispielsweise gesagt wird, okay, warum soll denn die Polizei keinen Zugriff drauf haben? Ja, weil wenn ihr die Aufnahmen habt, ja, dann kann ja später im Scheidungsfall, kann man ja gucken, wie ist der Streit verlaufen und solche Sachen. Ne? Also ja, definitiv, es ist einfach halt. Ne? Aber naja. Ja, oder der direkte Eingriff. Ne? Ja. Ob der Nachbar jetzt anruft oder ob Alexa anruft, meine Güte. Genau, auf Alexa anruft, ja. 110, also. Hallo, hier ist die Alexa. Genau, wie die kloppen sich bei uns. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist alles übertrieben. Also ich meine, also mir hört garantiert keiner zu und macht sich und amüsiert sich darüber, was ich so zu sagen habe. Das passiert überhaupt gar nicht. Ja, also es gibt jetzt auf jeden Fall schon sehr viele Leute in Amerika, die sagen, ja, hier, wir haben, ne, irgendwelche Drogendelikte, irgendwelche organisierte Kriminalität und so, wo gesagt wird, ja, hier, es wäre sehr schön, wenn wir die Dinger, das würde uns unsere Arbeit sehr erleichtern, wenn wir diese Daten nutzen könnten. Deswegen, ja, wer weiß, wie lange das noch dauert. Aber dass da offensichtlich irgendwie eine Funktion drin ist, dass solche Daten dann auch ja, nach Hause geschickt werden, das an sich ist doch schon komisch. Nicht. Dass es überhaupt, dass es aufgenommen wird, Mann. Was soll das überhaupt? Naja, Ja, Amazon. McDonald's. McDonald's versucht etwas Neues. Ja, McDonald's ist jetzt erstmal das erste Mal seit Bestehen von McDonald's in einer Situation, die sie vorher nicht hatten, und zwar, dass sie nicht organisch weiter wachsen können. Das hat einerseits einen Grund, weil sie fast überall sind, und andererseits ist es so, dass sie halt, dass der Trend halt in eine etwas andere Richtung Da geht. muss man denen halt noch ein paar mehr Hormone geben, dann wachsen die schon. Also, Genau. so wie die Hähnchenteile. Ja, und McDonald's versucht jetzt einfach zu gucken, wie funktioniert das? Wie können wir weiterhin wachsen in einem Markt, der so ist, wie er ist? Ja, und die haben jetzt eine große Investition. Gut, für McDonald's ist es nicht so eine riesige Investition, aber auf dem Markt ist es eine große Investition gewesen in ein Machine Learning-System gesteckt, was quasi alle Verkaufskioske weltweit vernetzen soll. Also die Dinger, wenn ihr in McDonald's reinläuft und da tippt ihr drauf, die sollen alle vernetzt werden. Und im zweiten Schritt sollen quasi Benutzerprofile erstellt werden. Erstmal von Leuten, die sich halt registriert haben mit Apps. Und in einem nächsten Schritt soll dann die absolute Individualisierung erfolgen. Auf verschiedenen Ebenen. Einerseits, ja, ich meine, so Sachen, die an sich jetzt schon technisch umsetzbar sind, die einfach nur Arbeit bedeuten würden für die Leute. Ja, du läufst ins Restaurant rein und dein Handy weiß schon, dass du in 5 Minuten im Restaurant sein wirst und dein Burger wird dann schon gemacht, genauso wie du den haben willst, mit deinen Zutaten und Pipapo und so weiter und so fort. Der Influencer kommt, der will eine Flasche. Genau, also rein technisch wäre das alles schon möglich. Ja, nur das würde ja, dann müsste der Nutzer ja aktiv werden und der McDonald's-Nutzer wird ungern aktiv. So. Und die dritte Stufe ist dann, auf Kommando schließen sich dann. Läufst rein und McDonald's fragt dich nur noch, hier, ich glaube, das willst du haben, willst du das? Ja oder nein? Zahl hier. Nee, ich glaube eher, dass sich dann auf Kommando diese Kioske zu so einem großen Roboter zusammenschließen. Die laufen da durch die Stadt und trampeln alle Transformers. Restaurants platt. Ja, sinnvoll. Ja, wahrscheinlich Ja, wird aber das gut finde ich hier, Gefühl dass sie überall die Kalorien angeben. Das sollten sie in Deutschland auch mal einführen, finde ich. Da sind die amerikanischen Ah, die schon lange. Restaurationen Ist das uns nicht wohl ein so? bisschen voraus. Das noch Deutschland nicht so muss, lange. in Deutschland musst du doch eigentlich immer alles mit beischreiben. Auf der Rückseite von dem Aber Papierdings. Kalorien stehen doch in keinem Restaurant Auf dran, der oder? Rückseite von dem Papierdings. Von dem Ja, stimmt, Papier. bei McDonald's gibt es sowas, ne? Gibt es so eine Ja. Liste oder so, ich Ja. meine auch. Ja, ansonsten Aber so, aber einmal. ich finde es, ich fände es richtig, wenn bei allem, was du irgendwie so beschreiben kannst, direkt dran steht, so und so viele Kalorien sind drin. Dann würden die Leute sich nämlich mal Gedanken machen, so, dass so ein Iced Caramel Macchiato schon ein Achtel deines Gesamtumsatzes ist, Die wenn du Leute wollen heute zwei immer noch wissen, getrunken was nicht hast. drin ist. Immer laktosefrei und zuckerfrei und so weiter. Genau, nachher ist das vernetzte McDonald's-System das letzte freie Internet auf diesem Planeten. Oh, das wäre auch eine interessante Dystopie. Genau, das Allerdings. McDonald's-Internet. Aber ich meine, McDonald's. solche Sachen können auch passieren, weil das ist ja der Punkt. McDonald's hat eine Sache, die halt viele andere Unternehmen nicht haben. Die haben eine Infrastruktur in fast jedem Land der Welt. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, wie das war, also, als das aufkam, liebe Kinder, jetzt kommt wieder was aus der Abteilung, der alte Sack. Also es war wirklich was Besonderes, dann damals auch dahin zu gehen, dass, bis man die Eltern so weit hatte und so. Weil die Eltern fanden das natürlich total bekloppt, da irgendwo in so einem lauten Ding sitzen und Zeug mit den Händen essen, war für die eher so Horrorvorstellung. Damals war das noch was ganz Besonderes. Musste man dann aus dem kleinen Kaff, wo man gewohnt hat, in die nächste größere Stadt fahren, weil es da ein McDonald's gab. Vielleicht sogar ein Burger King, aber da war ich dann lange nicht. Ja, das war so Anfang der 80er, würde ich sagen. Anfang, Mitte der 80er sind die ersten Läden hier aufgekommen. Ja, kommen wir wieder zum Thema DNA. Das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir, weil sehr viele Leute halt sehr leichtsinnig den ganzen DNA-Firmen ihre DNAs zur Verfügung gestellt haben, um halt zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Ah, ich habe vor kurzem eine kleine Anekdote. Ich habe ein lustiges Video gesehen vor kurzem. Da hat eine Aktivistin hat ihr DNA-Ding zurückbekommen und da kam tatsächlich raus, sie kam gar nicht aus Afrika. Die Reaktion war seltsam. Aber gut, es gibt ja auch andere Sachen. Leute kriegen ihren DNA-Test zurück und erfahren, ja, irgendwie, ich kann gar nicht das Kind von meinen Eltern sein. Funktioniert nicht. Und dann kommen Familiendramen auf einmal raus. Und es gibt jetzt halt mittlerweile ein anderes Phänomen, dass man kann quasi Rückschlüsse aus DNA ziehen zu anderen Familienmitgliedern. Ja, und wenn ein Familienmitglied die DNA quasi zur Verfügung gestellt hat, kann man da andere Rückschlüsse draus ziehen. Beispielsweise, ein Beispiel, Medizin. Ja, wenn du ein Familienmitglied hast, das irgendwie eine Erbkrankheit bekommen hat und dann hat es seinen DNA-Test eingeschickt und da ist halt rausgekommen, ja, du hast den genetischen Marker dafür, ja, und dann kriegt die Versicherungsgesellschaft, kriegt halt die Daten, okay, die Person hat diesen Marker und diese Person hat einen Bruder und dieser Bruder ist, der will gerade eine Lebensversicherung bei dir abschließen. Ja, da können so Daten, können dann vielleicht doch relevant werden für andere Sachen. Ja, selbst wenn man selber nie einen DNA-Test gemacht hat. Ja, und da, hier wird in dem Artikel eine andere Story erzählt, die in diese Kerbe schlägt und das könnt ihr euch selber durchlesen. Es ist eine interessante Geschichte. Wenn ihr euch für die Thematik interessiert, eine Leseempfehlung. Hassgewalt noch schlimmer als gedacht. Ja, das ist ein sehr seltsamer Artikel. Hier geht es um die Zahlen des Bundeskriminalamts und hier wird eine Zahl extrapoliert, um quasi zu sagen, also man kennt ja generell das Phänomen, dass es eine Dunkelziffer gibt, eine Hellziffer und eine Dunkelziffer. Die Hellziffer, das sind die gemeldeten Straftaten, die Dunkelziffer, das ist die Anzahl von Straftaten, die tatsächlich passiert sind, aber man weiß halt nicht genau. Man weiß es halt nicht, weil sie halt nicht gemeldet sind oder warum auch immer. Und hier in dem Artikel wird einfach mal die Hellziffer genommen und mit einem statistischen Wert multipliziert und dann kommt darauf hinaus, dass wir nicht irgendwie 138 vielleicht bringe ich die Zahlen jetzt etwas durcheinander, dass wir nicht ganz wenige hassmotivierte Gewaltverbrechen haben in Deutschland, sondern 238.000 pro Jahr. Die werden alle nur nicht gemeldet. So, und die Zahl ist irgendwie tausendmal so hoch, wie die in der Statistik steht. Ja? Allein deswegen wollte ich diesen Artikel einreichen, weil das ist... Merken Sie selber nicht, wie Sie übertreiben. Jetzt mal ernsthaft. 238.000? Ja? Was? Und wenn man den Text auch liest, die schreiben das auch so, ja, wir haben da einfach die Zahl... Wir haben einfach gedacht, so ja, und dann haben wir das einfach mal hochmultipliziert. Und dabei ist rausgekommen, das Tausendfache. Meine Güte. Ja, ich meine, das ist ein Thema, das ist wichtig, ja, und das sollte man objektiv begleiten. Und wir kennen die ganzen üblichen Argumente, ja, dass irgendwelche Bebilderungen oder irgendwelche Blicke oder sonst irgendwas halt schon direkt in irgendwelchen Statistiken auftauchen. Hier geht es ganz konkret wirklich nur um Körperverletzung. Ja, und da ist der Anteil einfach wirklich so gering. Ja, meine Güte. Die meinen, es gibt 238.000 Hass-Gewaltverbrechen. Als wenn wir so amerikanische Regeln hätten, wo jede Klopperei mit einem Schwarzen dann irgendwie Hassgewalt ist gegen Schwarze oder so. Jeder Ehestreit irgendwie Hassgewalt gegen Frauen oder so. Es ist einfach eine absolut nachvollziehbare Zahl. Ja, deswegen. Ja, und die, diese Meldung passt ja irgendwie auch nicht so ganz dazu. Ja, weil sonst dann hätten wir ja nicht 238.000, sondern das Multiple davon. Ja, das müsste man dann ja genauso rechnen, wenn man die Zahlen fair behandeln will. Ist aber ein schöner Blick drauf, wie Leute aus Zahlen halt das rausholen, was für ihr Narrativ passt. Ne? Auf einmal auf der einen Seite halt das linke Narrativ und hier haben wir das konservative Narrativ von der Welt. Ja, und ich meine, nochmal, man muss mit dem Thema einfach wirklich objektiv umgehen. Das ist wirklich scheiße, ja. Und wenn es da eine sehr große Dunkelziffer gibt, dann soll man an den Ursachen der Dunkelziffer arbeiten und nicht einfach mathematisch irgendwas extrapolieren. Aber was habe ich denn, wenn ich jemandem was unterstelle über so eine Straftat? Ich meine, die kloppen sich jetzt meinetwegen und der eine verhaut den anderen. Und der eine ist aber eben dann dunkel. Wenn ich ihm jetzt unterstelle, dass er aus rassistischen Gründen gemacht hat, wenn er dann aber sagt, nee, er hat mir, weiß ich nicht, das Bier, das ich ihm ausgegeben habe, nicht wiedergegeben oder was weiß ich, ne? Irgend so ein Scheiß. Dann kann man ja schwerlich daran festhalten, dass das ein rassistischer Grund war oder so. Deswegen finde ich das allgemein doch sehr fraglich, ob man da überhaupt das beachten sollte oder ob man nicht einfach eine Strafe für eine Straftat aussprechen sollte. Peng. Ja? Er hat den verprügelt und dann ist es eben eine Strafe. Warum muss es jetzt so eine komplizierte Dingsbedenken da noch dabei? Das ist doch irgendwie Schwachsinn. Und führt doch auch nur zu neuem Hass und untereinander der Leute. Ja, aber also allein die nackte Zahl, dass man halt im Bereich Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen gab es 33 Asylbewerber und Flüchtlinge, die Opfer einer Straftat mit einem deutschen Tatverdächtigen wurden. 230 deutsche Opfer eines tatverdächtigen Zuwanderers stehen dem gegenüber. Ja. Wobei man halt 75 von diesen 230 liegen daran, dass der Anschlag vom Breitscheidplatz hier mit eingeflossen ist, weil er am Ende des Vorjahres erfolgt ist. Ja, ist das eine typische Kriminalstatistik, ne? Da sind ja immer irgendwelche relativierenden Faktoren dann zu bedenken. Bei den Sexualstraftaten liegt das Verhältnis bei 89 Zuwanderern, die Opfer geworden sind, gegen 3.261 Deutsche. Aber es geht hier halt nur um Tatverdächtige, ne? Also es geht hier nicht darum, was am Ende rausgekommen ist, sondern nur um das Tatverdächtige. Ja, aber ja. Also der Artikel war ganz gut, recht lang und hat das gut auseinandergenommen, finde ich. Das finde ich auf jeden Fall besser als den Artikel, den wir vorher hatten. Also No Offense Prize oder wer den eingereicht hat. Ja, in NRW ist ein Salafist als Polizist, wollte sich einschleusen oder so. Und ist jetzt dann im letzten Augenblick wohl enttarnt worden und entlassen worden. Das ist so ein bisschen gelaufen wie mit Veganern, ne? Man kennt man den Veganer, sagt es einem, ne? Also der hat auf entsprechende provokative Sprüche wohl dann eine entsprechende Provokation zurückgegeben und irgendwann, was weiß ich, eben seine salafistischen Sprüche oder so da rausgehauen. Und dann war klar, wo der Hase im Pfeffer liegt oder so. Und dann hat man eben ihn da wieder rausgepackt. Ja. Es geht dann, also Salafisten sein ist. Salafismus ist da wohl zu krass bei der Polizei. Ja. Ich weiß nicht, wen die da sonst alle reinlassen oder so. Aber ich denke mal, normalerweise hauptsächlich deutsche Staatsbürger, oder? Also passmäßig oder so, oder? Die Religionsgesinnung da abzufragen, ist natürlich nicht üblich. Ja, darf man ja auch gar nicht im Endeffekt. Veganer dazu. Ein Exempel statuiert. Oh mein Gott. Ja, die Formulierung in dem Artikel ist auch wunderbar. Allerdings ist sie gar nicht mal so perfide, wie sie sonst immer ist. Sie ist vom Journalisten nicht zugeschrieben. Der Richter ist so doof gewesen, hat das tatsächlich selber gesagt. Worum geht's? In Frankreich gibt es ein Phänomen. Und zwar militante Vegetarier und Veganer, die gegen Metzgereien vorgehen. Und was ist mit Muscheln? Metzgereien brandgesetzt. So, und diese Aktionen, die reichen halt von Demonstrationen, Farbbeutel werfen, Sachen bestellen, weggehen, die Lieferanten unter Druck setzen, Werbekampagnen schalten, bis hin zu solchen Aktionen. So, und das ist halt wohl auch eine der heftigeren Aktionen gewesen. Es gab auch schon körperliche Übergriffe, aber hier gab es halt einen sehr eklatanten Sachschaden auch bei. Und deswegen wurde das Ehepaar, ich glaube, es war ein Ehepaar, was diese Tat begangen hat in Frankreich, wurde vor Gericht verurteilt, hat ein Strafmaß bekommen, was der Tat angemessen ist nach französischem Recht. Aber der Richter hat halt dazu gesagt, so ja, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt an diesen beiden hier ein Exempel statuieren. Killer Couples, ne? Ja, militante Veganer. Wunderbar. Was kommt als nächstes? Hongkong? Ja, als nächstes Hongkong kommt die Deutsche Bahn, die, wie man hier sieht, Hauptsponsor des Evangelischen Kirchentags sind. Aber was sie nicht so sehr mögen, ist Werbung machen für so eine Initiative von Atheisten hier. Nämlich mit diesem Inhalt hier. Hallo Kirche, wir sind jetzt seit 100 Jahren getrennt, aber du liegst mir immer noch auf der Tasche, es reicht. Das ist nicht neutral, wie die Deutsche Bahn gesagt hat. Aber es gibt ja auch noch ein paar Beispiele für das, was die sonst so verzapfen. Also hier halt eben das mit dem Kirchentag oder hier, wer Jesus hat, hat das Leben. Irgendwelche Ostern ist nicht nur Frühlingserwachen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Also das sind alles so Werbungen, wo die Bahn sagt, jo, das kann rein, das geht. Bedenke, du lebst ewig. Na, also wir sehen schon, es ist nicht so wirklich ausgeglichen. Und das mit den 100 Jahren ist übrigens auch nicht so ganz richtig, weil was wir jetzt seit 100 Jahren haben, ist der Verfassungsauftrag, um die Staatsleistung abzulösen, die sich auf alte Rechtstitel von 1800 irgendwas berufen. Und oder ich glaube noch älter. Aber ja, auf jeden Fall ist es schon älter als 100 Jahre. Nur dieser Paragraph ist jetzt seit 100 Jahren im Grundgesetz übernommen aus der Weimarer Reichsverfassung. Und dieses Jahr seit 100 Jahren gibt es jetzt auch Bestrebungen, jetzt endlich mal das wegzumachen. Das heißt, gibt Bestrebungen. Also in der Politik ist es noch nicht so richtig angekommen. Aber ja, da wird ja immer so ein bisschen Ping-Pong gespielt mit dem ganzen Kram. Also in diesem Passus aus dem Grundgesetz steht drin, dass das Reich, also in diesem Fall die Bundesrepublik Deutschland, vorschreiben muss, wie diese Ablösung jetzt zu laufen hat. Und die Landesregierungen sind aber eigentlich für den ganzen Religionskram verantwortlich und die sagen dann halt so, ja, nee, das macht ja dann, das muss ja dann das Reich machen, also die Bundesregierung. Und die Bundesregierung sagt, ja, hier seid ihr hier falsch, weil Religionskram ist ja Länderaufgabe. Und so spielt man sich da immer schon den Ball zu, mittlerweile seit 100 Jahren. Das ist ein Verfassungsauftrag, der nicht erfüllt wird, den keiner erfüllen will, zumindest von den politischen Parteien nicht so richtig. Es gibt natürlich einzelne Menschen, die das gerne wollen, aber ja, wird immer nichts draus, weil es natürlich bei den Parteien auch immer noch reichlich Leute gibt, die gutes Verhältnis zu den großen Kirchen haben und der Meinung sind, dass sich da überhaupt nichts ändern braucht, auch wenn es in der Verfassung so drin steht. Aber ist ja egal, was in der Verfassung steht, ausnahmsweise mal. Ja, sie gehen um unendliche Geschichte, oder? Ich weiß nicht, nur Europäischer Menschengerichtshof, oder was heißt Gerichtshof für Menschenrechte, ist, glaube ich, schon eine der letzten Stufen, die man so erklimmen kann. Aber sie haben es bis dahin gewagt und ja, hier wird dann in dem Artikel nochmal die ganze Argumentation der Spaghetti-Monster, Kirche, Religion aufgedeckt dargelegt und ja, es ist genauso logisch wie neben die vielen anderen Religionen, nämlich überhaupt nicht, aber ist ja auch egal. Ne? Ja, und die versuchen es jetzt mal vor dem Gerichtshof für Menschenrechte, ja, weil sie eben einfach definitiv benachteiligt werden mit ihrem Glauben. Ja, das ist der Unterschied. Es gibt andere, die benachteiligt werden, wie Scientology oder so. Das hatten wir, glaube ich, letztens schon mal besprochen. Ja, der deutsche Staat schickt sich halt eben an, zu sagen, was eine Religion ist und was nicht. Ne? Mhm. Und da können die dann echt sich da hinstellen und sagen, so, ja, das, was ihr macht, ist aber Quatsch. So, ne? Aber das, was wir machen hier mit den Aschekreuzen und der Dreifaltigkeit und das ist alles kein Humbug, aber für Spaghetti-Monster ist für alles verantwortlich, das ist natürlich Humbug Und das darf es dann auch halt auch nicht geben, ne? Also, ja. Deutschland. Ja, irgendwie stand auch noch drin, was, ja, wenn sie jetzt gewinnen oder so, was das dann für Konsequenzen hätte, aber ich glaube, das wurde ein bisschen hochgehängt. Die Konsequenzen werden sich da im Rahmen halten. Das wird, wenn es überhaupt wahrgenommen wird, irgendwie, ne? Sozusagen. Ja. Julian Assange. Ja, dann ist es dann doch passiert. Eigentlich eine Schande. Ja, es war auch schon vorher eine Schande, da zu hocken in der Botschaft und irgendwie wie eingesperrt zu sein. Das war doch auch ein Knast im Prinzip. Viel rauskommt hat er nicht, ne? Jetzt werden sofort wieder die Dinger laut, dass er in Schweden vor Gericht muss, wegen diesen Vorwürfen der angeblichen Vergewaltigung. Aber erstmal ist er nach Amerika bestellt worden oder was, ne? Ist er? Hab ich nur gehört, weiß jetzt nicht genau. Ach du Scheiße, das wäre aber heute. Nee, der sitzt noch in Großbritannien. Der muss da jetzt Ach so, erstmal okay. wegen, Weil der er hat ja seine sich. Bewährungsauflagen verstoßen, indem er sich da in die Botschaft Nee, zugezogen hat. Bewährung hatte der ja noch nicht. Der war noch nicht verurteilt. Es ging, glaube ich, um den Haftbefehl. Oder hat sich dem der Strafverfolgung Ja. entzogen, praktisch. Ja, und ich hatte aber auch gehört, dass wohl von amerikanischer Seite ein Auslieferungsersuchen Das schon, kommen kann. aber ich weiß nicht, noch sind die Briten auch Mitglied der EU, ne? Ja, noch. Und irgendwie steht auf Verrat wobei ich auch nicht verstehe, wie ein Brite die Amerikaner, oder er ist doch Brite, oder? Nee, Er ist Skandinavier. er ist Australier. Ja, aber wie kann Australier die Amis verraten? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Ja, also vielleicht nochmal, um einen kleinen Überblick zu machen. Vor 7 Jahren ist Julian Assange in der ecuadorischen Botschaft festgesetzt worden, weil er in Großbritannien war. Warum weiß ich nicht mehr. Und er sollte nach Schweden ausgeliefert werden, weil ihm dort eine Anklage gedroht hat wegen sexuellem Missbrauchs. Diese Anklage ist jetzt zwischenzeitlich fallen gelassen worden, auch wieder. So, aber das war die Ursache. Dann saß er 7 Jahre lang in der Botschaft mit dem offiziellen Grund, ja, wir hatten einen Haftbefehl gegen dich, du hast dich dem Haftbefehl, also die Briten haben gesagt, wir haben einen Haftbefehl gegen dich vollziehen wollen, du hast dich dem entzogen und deswegen hast du dich dadurch strafbar gemacht und deswegen wollen wir dich jetzt festnehmen. So, das war der Grund, warum die Polizei immer draußen war und gesagt hat, okay, sobald du die Botschaft verlässt, nehmen wir dich fest. So. Und jetzt ist der Fall so, dass der Julian Assange halt festgenommen wurde, nachdem die ecuadorianische Botschaft gesagt hat, die Polizei darf das Territorium betreten und darf ihn mitnehmen. Und er ist festgesetzt worden, weil er halt sich der Haft widersetzt hat. So. Deswegen wird ihm jetzt aber wohl in England kein Prozess gemacht werden, weil ein Ersuchen von Amerika gekommen ist, den Julian Assange auszuliefern nach Amerika. Wie ja schon gesagt wurde, er ist kein amerikanischer Staatsbürger. Er hat sich auch nicht in Amerika aufgehalten in letzter Zeit. Was wird ihm eigentlich vorgeworfen? Warum soll er dahin ausgeliefert werden? Ja. Es gab da eine Person, die nannte sich Bradley Manning und die heißt jetzt Chelsea Manning. Ja, hat 5 Jahre in Haft gesessen in Amerika, weil mehrere Daten der US-Armee illegal entwendet wurden und an Wikipedia weitergegeben wurden. Wikipedia hat die Sachen anonymisiert und veröffentlicht. So, allerdings, WikiLeaks und was. was Julian Assange auch gemacht hat, ist, er hat dem damals Bradley Manning gesagt, so kannst du die technischen Sachen umgehen, so kannst du dich konspirativ verhalten und so kannst du uns die Daten halt zukommen lassen, ohne dass es auffällt. Das ist das, was ihm jetzt vorgeworfen wird. Er hat ihm ein Tutorial gegeben für Sachen, Genau. die sich der Das ist Mensch der auch Punkt. selber hätte beibringen können. Das ist explizit der Punkt, weswegen er jetzt nach Amerika ausgeliefert werden soll. Das Ja. ist, was vorgeworfen wird. Das würde bedeuten, auch 5 Jahre Haft wahrscheinlich für ihn in Amerika, aber irgendwie sowas wie Todesstrafe oder sowas würde es nicht bedeuten. Das hatte ja England gesagt, wenn er wegen Spionage angeklagt wird, was Todesstrafe heißen könnte, dann liefern wir nicht aus. So, also das sind jetzt erstmal die Fakten, wie sie von den offiziellen Stellen verlautbart wurden. Und ja, Könnte der nicht einen Asylantrag stellen? der ist ja abgelehnt worden, also der Deutsche zumindest. Ja, steht zu befürchten, dass da irgendwelche weiteren Klagen sich ausgedacht werden, sozusagen, und dann Ja. wird Schwindet der im Loch einfach. Slavoj ist. Jetzt passiert ist alles nur Spekulation. Das muss man wirklich sagen. Ich finde zwei Sachen sehr interessant. Einerseits, was ich letzte Woche erwähnt habe, dass das Snowden-Archiv auf einmal nicht mehr da ist und eine Woche später ist Assange auch weg. Da gibt es ja auch einen gewissen Zusammenhang zwischen den beiden Personen. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber der Zeitpunkt ist einfach seltsam. Und ja, der Julian Assange war ja früher die gefeierte Person von auch vielen Politikern. Ja, und das hat sich sehr massiv geändert. Weil ja ihm unterstellt wird, dass er Donald Trump geholfen hätte, Präsident zu werden. Ja. Wunderbar. Und der Donald Trump, der ist jetzt der Präsident und er wird nach Amerika überliefert. Also da kann man wirklich gespannt sein, was da jetzt passiert. Da kann wirklich alles passieren. Slavoj Žižek hat gesagt, wir sollen ihn befreien. Es ist unsere Aufgabe, Julian Assange zu befreien. Eigentlich sehe ich das ein bisschen so, weil er hat ja für uns auch eine Menge Sachen aufgedeckt, die sehr wichtig waren. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass er Gamergate von Anfang an ermutigt hat. Also eine Sache, die ich nachvollziehbar finde, wo ich eine Analyse darüber gelesen habe, was passieren könnte, ist Folgendes. Da ja der Anklagepunkt im Zusammenhang steht mit Chelsea Manning und Chelsea Manning ja A, die Haft abgesessen hat und B, begnadigt wurde von Barack Obama, also der Sentence ist quasi commuted und die Straftat ja zusammen begangen wurde, könnte es sein, dass das alleine das schon ein strafmildernder Umstand für Julian Assange sein könnte und er deswegen, wenn er vor Gericht gestellt wird, vielleicht sogar direkt freigelassen wird nach dem Gerichtsprozess oder nur ein halbes Jahr oder sowas bekommt. Und das halte ich für nicht unrealistisch. Aber gut, so viel dazu. Wie gesagt, es kann alles passieren. Ja, kann auch sagen, hier, Trumpy kann auch sagen, komm, ich begnadige dich direkt. Ne? Aber so viele Leute, wie den Trump angeblich unterstützt haben, da könnte man ja fast meinen, er wäre sogar vielleicht gewählt worden. Scherz. Ja, aber ich glaube, es wäre halt auch, wenn man in die Zukunft blickt, das ist ja entmutigend für jeden, der überlegt, sowas zu tun. Ne? Wenn man sieht, am Ende kriegen sie dich doch. Und ja, ja, das hat er natürlich auch gesagt. Ich habe gesehen, er meinte sozusagen, das wäre ein Paradigmenwechsel und er würde möglicherweise weltweit irgendwie den Journalismus darunter leiden, dass man im Prinzip seine Informanten nicht schützen kann oder so. Ja, ja, wegen den Anklagepunkten, die jetzt relevant sind. Wie gesagt, der hat dem gezeigt, wie er ihm die Daten geben kann, ohne dass er sich direkt verrät, was ja zu einem Werkzeugkasten von einem investigativen Journalisten auch gehört. Und dass sich die Journalisten darüber aufregen, dass gesagt wird, oh, das ist aber gefährlich, auch für jeden Journalisten, das kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Aber das war auch vorher schon der Fall. Das ist nicht neu. In Frankreich hat jedenfalls mal wieder Monsanto vor Gericht verloren. Das ist wohl schon häufiger passiert. Und zwar hat der französische Landwirt im Rechtsstreit darüber, ob Gesundheitsschäden mit einem Unkrautvernichtungsmittel der Bayer-Tochter Monsanto zusammenhängen, recht bekommen. Das Berufungsgericht in Lyon entschied. Berufungsgericht, also ich nehme an, aber das ist noch irgendwie vielleicht Instanz gekommen, dass Monsanto wegen fehlerhafter Produkte verantwortlich sei. Der heutige Biobauer Paul François führt schwere Gesundheitsprobleme auf den inzwischen verbotenen Unkrautvernichter Lasso von Monsanto zurück. Ja gut, jetzt ist ja auch noch verboten, also dann haben sie ja auch einen Grund gehabt, ne, den zu verbieten, mit dem er früher seine Felder behandelte. Der Landwirt gibt an, unter schweren neurologischen Schäden zu leiden, seit er 2004 die Dämpfe einatmete. Ja, also vorsichtig mit dem Zeug. Da kann sich echt jeder freuen, der irgendwie an dem Bayer-Monsanto-Deal beteiligt war, außer Bayer halt und Monsanto. Das ist so krass, wie viel Bayer das kosten wird, dieser scheiß Dreck. 1 Million Schadensersatz wieder haben? Ja, aber das ist ja nur einer. Du weißt doch, wie das in Amerika dann läuft. Dann haben auf einmal alle Beschwerden, dann gibt es eine Sammelklage und dann gehört Monsanto wieder irgendwem anders. Das stimmt, die sind ja nicht so zipperlich in Deutschland und wohl in Frankreich auch, muss man dann den Schaden nachweisen. Das ist ja schon schwierig genug, ne? In so einem Fall. Volkswagen Engineer gets prison in diesel cheating case. Wo sitzt er denn? In Amerika oder was? Ich habe jetzt keine Ahnung, von wem der Artikel ist. Das war von Price. Ah, okay. Price ist gerade nicht da, oder was? Weiß ich nicht. Price hat keine Abmeldung. Doch, doch, ich bin hier. Sorry. Okay. Mute-Knopf war gemute. Ja, Volkswagen hier. Das ist das Gesicht des Volkswagen-Skandals in Amerika. Vielleicht hattet ihr das noch nicht gesehen. In Amerika gibt es ja auch einen Dieselskandal. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass der Dieselskandal hier erst aufgekommen ist, nachdem die Amerikaner den bemerkt haben. Weil da die Aufsichtsbehörden ein bisschen genauer hingeguckt haben als hier. Und da haben die gemerkt, oh, das mit den Grenzwerten, das stimmt doch nicht so ganz. Ja, und daraufhin hatten wir auch den Dieselskandal hier. Weil, ich glaube, das ist jetzt so ein hinteren Skandal, weil das eigentlich klar war, dass das irgendwie nur bei bestimmten Bedingungen möglich ist, diese Werte einzuhalten, aber okay. Ja, das ist ein Thema für sich. Aber das ist doch nicht der Erste, der ins Gefängnis geht. Da ist doch schon mal ein Deutscher auch irgendwo ins Gefängnis. Nee, der Gefängnis. Ist noch nicht nee. Aber er ist zumindest in Haft gekommen. Ach so, okay, er ist sent to prison, okay. Ja, ja, denn, ja, Untersuchungs... Aber ein Ingenieur, kriegt die Schuld dafür. Das ist auch lustig. Der hat vielleicht gesagt, man könnte da manipulieren. Und dann haben die Chefs nämlich gesagt, was könnte man? Und haben gesagt, das machen wir, weil dann können wir so und so viele Milliarden einsparen. Nein, die wussten alle gar nichts davon. Nein. Also die Rolle von ihm ist nicht, er ist nicht der gewesen, der das Ganze in Gang gesetzt hat, aber was er zugegeben hat, ist, dass er von Anfang an es wusste und von Anfang an die Lüge mitgestützt hat. So. Ja, weil er seinen Job behalten wollte, wie alle anderen auch. Ich meine, das ist so lächerlich alles. Ja. Einen Ingenieur dafür zu verklagen, ist halt eine Unverschämtheit. Die Leute, die da verdient haben, gehören. Nicht der Einzige. Ja, aber trotzdem. Ja, aber zu tief in der, weißt du, das ist zu weit unten in der Nahrungskette für meinen Geschmack. Ein Ingenieur. Ja, also der wird hier als, der ist nicht ein Ingenieur vom Band, der ist schon Teil vom Executive Board und so. Okay. Ist nicht so ein einfacher Ingenieur, aber es ist nicht Top-Management, gehobeneres Mittelmanagement, würde ich sagen. So, ja. Der Oliver Schmidt, ja, der Umweltchef war, der Hauptangeklagte ist, der wird jetzt bald noch, der wird jetzt wahrscheinlich für 40 Monate ins Gefängnis gehen müssen, der Herr Liang. 40 Monate. Und das ist noch nicht das volle Strafmaß, das ist schon nach einem Plea-Deal. Und ich denke mal, das ist doch wie bei der Mafia. Kooperiert und alles gemacht und trotzdem muss er für 40 Monate in den Knast. Ich denke mal, das läuft dann wie bei der Mafia, wenn er brav die Fresse hält, hat er danach ein Nummernkonto oder so. Also... Ja. Man muss halt dann, manche Leute müssen dann halt, das ist wie in den ganzen Mafia-Filmen, der eine muss dann in den Knast und muss die Fresse halten. Ja gut, ich meine, hier ist es eher schon so gewesen, dass ja volle Kooperation da war und Volkswagen ist ja schon zu einmal 22 Milliarden, dann nochmal 4,3 Milliarden, dann glaube ich nochmal 6,2 Milliarden und nochmal 2,2 Milliarden Strafe verurteilt worden. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwas zu vertuschen wäre. Und der sein Maul hält und dann deswegen hinterher für belohnt wird, vielleicht schon in der Form, dass der jetzt anstatt für andere Leute sagt, dass er eine größere Rolle gespielt hat und andere Leute deckt und dann irgendwie kompensiert wird, okay. Aber hier Volkswagen ist hart sanktioniert worden in Amerika, das muss man schon sagen. Da ist bestimmt noch einiges vertuscht worden, aber die haben harte Strafen zahlen müssen. So, und als nächstes kommt halt der Oliver Schmidt, das Strafmaß von dem wird auch bald verkündet werden. Und es wird mehr sein als 40 Monate im Knast. Das ist schon klar. Ja, kommen wir kurz zur NATO. Allzu lange wollte ich mich damit auch nicht aufhalten, aber es geht um die NATO an sich. Ja, und zwar gibt es eine sehr große Policy-Änderung in Amerika und Amerika sieht einfach den Sinn bei der NATO nicht mehr so, wenn NATO nur noch Geld kostet und nicht zu gewissen militärischen Sachen weltweit beiträgt, weil Russland einfach nicht mehr der Hauptaggressor ist und Amerika militärisch Russland nicht mehr als Hauptaggressor sieht. Und Amerika sieht China als Hauptaggressor und NATO ist nicht gegen China positioniert. So, was zur Folge hat, dass, um sich gegen China zu positionieren, immer mehr bilaterale Militärverträge gemacht werden müssen. Jetzt schon. Und dass diese bilateralen Handelsverträge teilweise mit NATO-Verträgen kollidieren. Aber jetzt halt schon akzeptiert wird, dass die kollidieren und NATO sich nicht drüber beschwert. Zum Beispiel im Hinblick auf die Türkei. Ne? Und ja, die Frage ist jetzt halt, wenn die NATO nicht sich policymäßig verändert, ja, heißt mehr Geld beisteuert und sich mehr international beteiligt an Aktionen von Amerika, nicht nur mit Coalition of Willing, sondern halt NATO nicht nur gegen Russland, sondern NATO weltweit, dann könnte Amerika halt aufhören, die NATO zu unterstützen. Ich meine, das ist jetzt schon länger klar, dass das irgendwie in diese Richtung geht. Deswegen macht die EU ja auch so Parallelkonstruktionen mit PESCO und der EU-Armee und solchen Sachen. Und ja, einfach nur nochmal ein interessanter Artikel von einem Hardcore-hawkischen Policy-Analyst aus Washington, der Henry Olsen. Der ist ziemlich konservativ, ja. Die Türkei gerade nur in einem Nebensatz erwähnt, jetzt wieder ein Hauptthema. Und zwar haben wir ja das Paradox, dass, dass wir in Frankreich und in der Türkei quasi komplett konträre Gesetzgebungen haben, was Armenien angeht und den Armenien-Konflikt oder den armenischen Völkermord. Oder, ja, kann man viele Namen für finden. Und in Frankreich haben wir die Situation, dass die Leugnung des armenischen Völkermords unter Strafe steht. Und in Türkei haben wir genau die gegenteilige Situation, dass der armenische Völkermord halt, dass die Behauptung, dass er stattgefunden hätte, halt strafbar ist. Ja, und Frankreich hat jetzt gesagt, wir wollen da ein Die Menschen sind sehr ehrlich. Genau, wir wollen da einen Tag machen, um daran zu erinnern, an die Tragödie des armenischen Massenmordes. Und der Herr Erdogan hat halt sich darüber mokiert und der türkische Minister für, ich weiß nicht, Kultur irgendwas, hat halt auch direkt gesagt, ja, das ist ein Eklat wäre und das wäre ja nur eine Provokation, weil es gäbe ja gar keine Grundlage und also so nach dem Motto, die hätten das Gesetz in der Türkei nur deswegen gemacht, um irgendwie gegen die Türkei zu agitieren. Ich stelle mir jetzt gerade die französischen Ritter aus Ritter der Kokosnuss vor. So, geh nach Hause! Was interessiert uns dein Scheiß, du Sultan? Ihre doofen Engländer. Nee, ihre doofen Türken in dem Fall. So, ich meine, das ist halt wie die sich aufführen, als hätten sie irgendwas zu entscheiden, was in Frankreich getan wird oder nicht. Weil sie, das ist wie ein Social Justice Warrior, der sich über eine Fernsehserie beschwert, die er gar nicht guckt, weil da zu wenig Homosexuelle drin vorkommen. Oh. Ja, und kurze Meldung aus dem Sudan. Sudan hatten wir ja, glaube ich, noch nicht in der Sendung. Da müssen wir mal die Weltkarte von allen Ländern, über die wir berichtet haben, vervollständigen. Und es ist tatsächlich mal, was passiert im Sudan? Weil der Sudan so vor sich hin sudaniert hat die letzten 20 Jahre. Weil es halt so einen typischen Diktator gab. Und ja, die Streitkräfte haben jetzt die Macht übernommen, haben angekündigt, dass sie 2 Jahre lang an der Macht bleiben wollen und in diesen 2 Jahren quasi die Voraussetzungen schaffen wollen, dass es freie, demokratische Volkswahlen geben wird. Gut, wie frei und demokratisch? Aber soweit ich weiß, ist der Typ schon wieder zurückgetreten gestern. Ja, der Chef ist zurückgetreten, aber diese Militärregierung, also die hat gesagt, ja. Also, ja, oder ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß jetzt nicht. Also so der Artikel, den ich gestern darüber gelesen habe, das war so in die Richtung, die Leute haben halt ziemlich massiv dagegen protestiert. Ja. Und es hat praktisch einen, es ist halt ein anderer Typ jetzt auf dem Sessel und der geht wohl auf die Leute zu und hat zum Beispiel angeboten, politische Gefangene raus zu, aus dem Knast zu lassen. Die Ausgangssperre ist aufgehoben und so. Und der Neue hat versprochen, ja, alle Leute, die während jetzt des Ausnahmezustands festgenommen wurden, werden freigelassen und will Dialog mit oppositionellen und zivilgesellschaftlichen Gruppen führen. Also schauen wir mal. Oh, da hat sich wieder was verändert. Ja gut, ich meine, wie gesagt, wir hatten 20 Jahre lang den Bashir als Diktator da. Und der ist nicht großartig negativer aufgefallen als die um ihn herum. Deswegen konnte er sich an der Macht halten. Und ja, mal gucken, was da jetzt passiert. Und keine aus dem Ausland irgendwie forcierte Aktion, sondern eine Sache von innen. Auch interessant. Kommt ja auch nicht mehr so. Ja gut, die Armee ist halt immer ein Faktor in solchen Ländern. Die hat halt da noch eine größere Macht, als sie bei uns hätte, sagen wir es mal so. Trotzdem nicht das Urlaubsland Nummer 1 bei mir. Ja, wir haben ja in letzter Zeit ziemlich viel über den Abtreibungskram in Deutschland gehört, mit diesem Paragraph 219a, 216a, ich vergesse es. 19a ist mit der Werbung, ne? 19a, ja, genau. Ja, in Texas, da haben sie ein bisschen andere Ideen. Da sind sie jetzt der Meinung, dass Abtreibung eigentlich generell als Mord gelten sollte. Und da gibt es jetzt einen entsprechenden Gesetzesvorschlag, der wohl in dieser einen Kammer auch schon verabschiedet wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Parlament, was sie da in dem Staat haben, und jetzt quasi in die andere Kammer dann zur Beratung geht. Ja. Ist da Bescheid. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, kann man nur den Kopf schütteln und sagen, so, ja, Idee. Am Ende des Spektrums, ja. Es wird wahrscheinlich nicht durchgehen, und es ist auch so, dass halt gewisse Provisionen rausgenommen werden und deswegen halt die Abtreibung nicht mehr straffrei ist und das deswegen halt wie ein Mord gleichgestellt wird. Und nur deswegen, also die Abtreibung ist ja ein Mord oder eine Tötung, aber eine gesetzlich erlaubte Tötung. So, und wenn dieser Paragraph weggenommen wird, ist es halt nicht mehr gesetzlich erlaubt und wird halt wie jeder andere Mord und deswegen halt auch Todesstrafe. Ja, ist jetzt nicht so Abtreibung gleich Todesstrafe, sondern halt dieser Zwischenschritt, dass es straffrei ist, wird rausgenommen. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich glaube nicht, dass es durchkommen wird. Nicht mein Texas. Aber, naja. Naja, vielleicht machen sie dann irgendwelche Bedingungen rein oder so, ne? Ja, eine weitere Weltraumnachricht. Die Israelis wollten ja auf dem Mond landen. Hat nicht so ganz geklappt. So. Besonderheiten an der Mission waren, dass es eine rein privat finanzierte Weltraummission war. Gut, ich meine, Subventionen gibt es immer, aber lassen wir es mal dabei. Natürlich schade, dass es nicht geklappt hat. Jetzt wäre bestimmt interessant gewesen. Ja, aber allein die Tatsache, dass sie den Lunar Orbit bekommen haben, das war schon auch ein Fortschritt für die israelische Raumfahrt. Ja, dann, jetzt haben sie schon gesagt, sie wollen beim nächsten Mal halt ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen mehr investieren, und wir versuchen es eben nochmal. Ja, finde ich gut. Ja, ab zum Mond. Ja, aber wie immer, man kann sich nicht an sowas freuen, weil es gibt immer irgendwie Leute, die das mit Politik verquicken müssen. In dem Fall war das mal wieder die Frau Cebli, die wir hier ja auch schon des Öfteren zu Gast hatten. Ich habe den Link zu dem Tweet mal in unseren Twitter-Kanal geschmissen. Vielleicht kannst du den kurz noch einblenden. Auf jeden Fall sagt Frau Cebli in ihrem Tweet: To the moon and beyond? Nein, weder Frieden noch Mond. Hashtag Israel to the moon, Hashtag Space IL, Hashtag Bereshit. Ja. Was soll uns das sagen, Safran? Außer, dass du irgendwie anscheinend den Leuten nicht gönnst, einen Durchbruch zu haben, weil du irgendwie da, ja, keine Ahnung. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht so ganz, warum wir jetzt alle irgendwie auf dem Mond landen müssen. Also, ich meine, was soll man damit machen? Das ist ja auch schon... Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass wenn du ein Space-Projekt irgendwie förderst, dass das so eine relativ also so ein Zwischenschritt ist, halt mal was zum Mond bringen und dann schauen wir mal weiter. Keine Ahnung, aber ich finde halt dieses Nachkarten von ihr. Halt ja, hier dieser billig. Der Lawrence Krauss, der ist ja Astronom, der sagt zu der Internationalen Raumstation auch, dass wir die eigentlich nicht brauchen und dass, wenn man damit Wissenschaft treiben will oder wollen würde, dann müsste man die eigentlich ins Meer stürzen lassen und dann messen, wie hoch es spritzt. Das wäre so ja, also die einzige Variante, damit Geld Wissenschaft zu machen. Ich persönlich sehe das auch ein bisschen so, dass vieles von dem Zeug, was wir da im Moment machen, irgendwie so ein Luxuskram ist, den man sich einfach dann leisten könnte, wenn man die Probleme hier unten gelöst hat, wie Überbevölkerung, Hunger, Krankheiten. Ja, da würden die ja wahrscheinlich sagen, dass das darauf hinausläuft. Dass man ja, tut es aber nicht. Das ist halt ja Quatsch. Dann fangen sie wieder vom Teflon an. Ja. Als wenn das nicht auch so entwickelt worden wäre. Spätestens um Angela Merkel damit zu überziehen. Also ich fände es gut, wenn, warum nicht? Ich bin damals auf der Expo in Hannover gewesen, da hatten die Chinesen ein Mondlandefahrzeug. Und es sah wirklich so mehr so aus wie eine Ausstellung von einer Mission von den Chinesen auf dem Mond, so als wären sie schon da gewesen. Aber die waren noch nicht da bisher. Ja, du musst auch deine Träume visualisieren. Muss ich? Ja, Konfuzius sagt. Ich finde, ich bin für Weltraumfahrt offen. Lebensgroße Umfarmen aus dem und sehr viel Geldverschwendung auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das ist dumm mit diesem Weltraum. Weltraum wird überschätzt. Also ich sehe es vom wissenschaftlichen Aspekt nicht so negativ, aber vom finanziellen schon. Ja, auch mit dem Mond, man kann halt wirklich fragen, wie viel Sinn hat es, zum Mond zu fliegen? Was können wir denn auf dem Mond machen, was wir noch nicht gemacht haben, außer halt so eine Startbasis für weitere Projekte zu machen? Wobei wir das auch als Raumstation machen könnten, noch billiger. Also, wie gesagt, die Wissenschaft muss vorangetrieben werden. Da bin ich nie dagegen. Aber das mit dem Geld ist eine ganz andere Sache. Und dann gibt es ja auch noch andere Gefahren. Über die chinesische die indische Satellitenwaffe hatte ich ja schon mal gesprochen. Und was ist denn Folgen von diesem Proof of Concept von denen gewesen? Ja, die haben ihren Satelliten zerschreddert und ja, da zeigt sich direkt, warum solche Sachen halt verpönt sind. Ja, die Fragmente des Satelliten sind nicht dahin geflogen, wo die Inder dachten, dass sie hinfliegen. Ja, und zwar sind einige von diesen Fragmenten, also was im Endeffekt die Inder haben damit gerechnet, da der Satellit eine sehr geringe Umlaufbahn hat und wenn wir ihn dann zerstören, dass der größte Teil halt zur Erde fällt oder in einer geringeren Umlaufbahn dann die Erde umläuft. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass 20 Großteile und bis zu 400 Kleinteile von diesem Satelliten halt in eine höhere Umlaufbahn geschossen wurden und quasi jetzt auf Kollisionskurs mit anderen Satelliten und mit der ISS unter anderem sein können. Und diese Fragmente, die sind halt genau in dieser Art Größe, dass sie halt auch wirklich gefährlich sein können. Haben wir nicht mehr diese Weltraumputze mit dem Staubsauger? Die Weltraumputze, die wird gerade entwickelt von einer japanischen Firma. Die haben auch gesagt, 2020 werden sie das erste industriell funktionsfähige Satellitenaufräumgerät quasi in die Umlaufbahn schicken. Und dieses Gerät wird einerseits Satelliten warten, kaputte Satelliten einfach einsammeln und halt solche Weltraumschrottteile versuchen einzusammeln. Ja. Aber das ist wirklich ein sehr großes Problem. Ich habe ja hier auch schon mal den Effekt beschrieben, was passiert, wenn mehrere Satelliten in der Umlaufbahn zusammenstoßen würden und dann gäbe es einen Kaskadeneffekt und dann hätten wir ein Trümmerfeld für die nächsten 100 Jahre, dass niemand in den Weltraum fliegen könnte. Ja, mit so einem kleinen Satelliten wie dem von Indien passiert das nicht. Es gibt Satelliten, wenn die jetzt auseinanderfliegen, da wird das passieren. Bei der ISS wird das garantiert passieren. Wenn so ein großes Objekt zerschreddert würde, da könnten wir die nächsten 80 Jahre. Also, ja. Mir ist eben noch was eingefallen. Stellt euch mal vor, die Israelis landen auf dem Mond, wenn das ein Halbmond ist? Denkt da mal drüber nach. Vielleicht konnten sie deswegen nicht landen. Das war's. Deswegen konnten sie nicht landen. Hinter die 11. Ja. Kommen wir zu britischem Humor in seiner Höchstform. Genau. Also der dunkle britische Humor ist ja legendär, aber ja, ein bisschen übertrieben. Ja, hier hat nämlich ein Comedian vor seinem Auftritt schon gesagt, dass es ihm nicht gut geht und Witze darüber gemacht, dass er es vielleicht nicht überlebt. Und ja, im Endeffekt hat er es nicht überlebt. Also, er hat sich auf den Stuhl gesetzt und dann war nichts mehr. Die Leute haben alle gedacht, das wäre Teil von der Show, zumal das ja halt auch schon angekündigt hat. Und haben halt schön gelacht und so. Und auch die Leute, die dann hingegangen sind, um zu gucken, was mit ihm ist, haben halt auch damit gerechnet, steht hier halt drin, dass er jederzeit dann plötzlich sagt, hier so, ha, reingelegt oder so, ne? Und das einfach nur so enorm durchzieht, aber nein, der Typ ist tatsächlich verstorben auf der Bühne. Also ja. Das ist krass. Man weiß nicht, wann es einen erwischt, ne? Naja, dem ging's wohl nicht gut, aber anstatt dann irgendwie ja, toxische Maskulinität, sag ich dann nur. Ja, aber sagen wir es mal so, es war ein bisschen fürs Publikum natürlich absolut schlimm, aber gerade für einen Künstler auf der Bühne gibt es schlimmere Arten zu sterben. Das stimmt natürlich auch, ja. Zum Beispiel als wahnsinniger Klon eines geklonten Affen in einem chinesischen Laboratorium. Ich wusste halt nicht, dass, also was die da an... Also grobe Umschreibung dessen, was da gemacht worden ist. Es ist versucht worden, das gibt ja schon länger diese Bemühung darum, das Gen zu finden, was den Menschen sozusagen vom Affen trennt, was dafür zuständig war, dass der Mensch so eine große Gehirnmasse entwickelt hat und ja, damit halt Kulturtechniken erlernt und so weiter und so fort, was den Mensch halt vom Affen unterscheidet. Und die sind jetzt so weit gegangen, dass sie praktisch einen Virus mit dem menschlichen Gen drin diesen Affen irgendwie dass sie die damit infiziert haben praktisch, so dass dieses menschliche Gen in deren Körper übergeht. Ich glaube, die machen das über Proteine. Das werden noch zwei verschiedene Verfahren beschrieben. Ich will das gar nicht so, aber ich finde, okay, ist nur diese grundlegende Frage. Sollte man an den Gehirnen von Affen herumspielen, um zu gucken, ob sie dadurch menschlich werden? Klingt für das mich so, irgendwie nach 28 Days Later. Ja, oder Frankenstein oder ja, sowas Prometheus-mäßiges. Ich weiß nicht, ob das... Ich liebe Chinesen. Genau. Ja, ein anderes philosophisches Ding, aber habt ihr mal Planet der Affen geguckt? Ich meine, nur mal jedenfalls dieser Titel alleine. And yes, they may be smarter, maybe. Ja, nee, also es ist so, die sind halt alle krank, dadurch, dass sie das irgendwie als, das war wichtig, damit sie das überhaupt aufnehmen, dieses menschliche Gen. War schlauer. Nee, die sind vor allem auch, wie schreiben sie, also die sind vor allem sehr traurig. Depressiv, appetitlos und all diese, und allein wenn man sich vorstellt, halt, man macht das Tier auch nur ein bisschen schlauer und dann hält man es in so einem Glaskasten und muss die ganze Zeit irgendwelche Tests, also ich krieg gleich so Film-Flashbacks irgendwie. Ich finde das krank. Also entwickeln die Affen das doch auch von alleine. Ich habe doch gehört, irgendwie, es hätte Schimpansen gegeben, die hätten angefangen, Mauern zu bauen oder so. Ja, es gibt eine Affenart, da gehen Anthropologen von aus, dass die jetzt im Steinzeitalter angekommen sind, weil die halt Sachen machen, aber Feuer haben sie noch nicht erfacht. Also, keine Ahnung. Also, according to the report... Steine und benutzen Werkzeuge, was schon bemerkenswert ist. According to the report, the transgenic monkeys didn't have larger brains, but they did better on a short-term memory quiz. Da kann man, da es nur irgendwie eine Handvoll Affen waren, also unter 10 auf jeden Fall, steht das natürlich alles auf tönernen Füßen, aber der chinesische Wissenschaftler freut sich schon, dass er demnächst seine Klonkapazitäten erhöhen kann und noch mit weiteren Genen halt versuchen kann, diese Affen zu... Super. Da kann also, auf jeden Fall nicht schief gehen. Das ist auch so eine Art Kulturmarxismus, so dieses, dass man sich von den Werten trennt. Weil es war irgendwie mal klar, so ein Blödsinn lassen wir vielleicht lieber. Und wenn wir es wirklich nur aus Hollywood-Filmen gelernt hätten. Ja gut, das ist halt der Transhumanismus. Man denkt natürlich immer, wir müssen es erst an Affen testen, damit wir es an unseren eigenen Kindern. Ja, und die Leute machen nur, was geht. Ne? Sowieso. Alles, was geht, wird gemacht. Ja, aber ich find halt, alles, was geht, wird gemacht. Da habe ich ganz schreckliche Assoziationen zu. Vielleicht, weil ich Deutscher bin. Du musst nicht immer straffrei sein oder so. Ja, man muss nicht unbedingt erlaubt sein. Das ist was anderes. Ja, gemacht wird das wahrscheinlich trotzdem. Ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Grund ist, das dann freizugeben oder so, nur weil das irgendwelche Leute dann trotzdem machen. Hm. Soll die Mafia nicht einfach freigeben oder so. Ja, aber auch, dass die chinesische Regierung da nicht sagt, hier, alles schön gut, aber... Da war doch letztens schon mal so ein Chinese, so ein Professor, der irgendwie was zusammengemixt hat oder so, ne? Ja, aber das war doch ein Fake irgendwie. Also hier weiß man ja auch nicht, das sind Sachen, die der selber halt rausgegeben hat über diese Geschichten. Ne? Der Zuhörer First Haube merkt an, dass es das schon bei Futurama gab, den depressiven Affen, der mit Freis studiert hat. Sehr guter Einwurf. Ach ja, ich erinnere mich, der hatte, glaube ich, so einen Hut auf. Ja. Das war sehr gut, ja. Der hat dann, glaube ich, irgendwann den Hut kaputt gemacht, um glücklicher zu sein. Konnte mit seinen Eltern wieder leben oder so, genau. Ja, genau, irgendwie so war das, ja. Okay, das waren jedenfalls die sichersten Weltraumaffen der Welt bis nächste Woche. Und denkt dran, ihr braucht, um uns aufzunehmen, einen richtig guten Algorithmus und so. Und wir sind auch sehr weit weg von euch. Ich denke, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis die ersten Bilder von unserer Station auftauchen. Ja, wir sind gut versteckt, auf jeden Fall. Und wer uns findet, darf uns besuchen. Genau. Als Schauerwerk. Da heißt alle gleich. Ja, geht in den Wald, zerschmettert, was die Freiheit und so fördert. Hallo, zerschmettert, was der Freiheit schadet. Committet euch nicht bei GitHub. Gut. Das ist schön. Guck, Tom. Clownwelt.